Und manche sagen, ein Mann ist nicht glücklich, bevor ein Mann wirklich stirbt. Oh, warum? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Und das Schönen guten Tag, auch hallo. Was. Hallo Kinder, was geht? Hallo, Abel hallo, hier. Hallo. Das ist ja der Hammer. Ja, den Mammon müssen wir heute entschuldigen. Der kuriert sich ein wenig aus. Ist zu kalt draußen für den. Der hat sich den Zug geholt, aber wir hoffen, dass er zum Warten aufs Christkind wieder da ist. Ja, ja, wird, ich denke mal, eine sehr monothematische Sendung werden heute, aber bevor wir da in die Vollen gehen. Fangen wir erstmal mit unserem alten Frittenfett an, würde ich sagen. Woker Unsinn aus Deutschland. Und in diesem Fall von unserer alten Freundin Simone Dede Ayibi. Die Rückkehr der Mobbing-Culture. Die einen nennen es Cancel-Kultur, die anderen Entnormalisierung von Ausgrenzung. Lest euch den Satz bitte nochmal genau durch. Die einen nennen es Cancel Culture, die anderen die Entnormalisierung von Ausgrenzung. Es wirkt irgendwie nicht so organisch, als Begriff. Ja, normal. Da fällt mir ein, ich habe ein ganz wichtiges Thema vergessen. Ich habe gar nichts vom Hotzo. Oh je. Doch auf Jahre des Fortschritts folgt gerade ein Backlash. Tada. Und dann lässt uns Simone Dede Ayibi wie immer großzügig an ihrem Leben teilhaben. 2024 wurde ich zum ersten Mal auf eine 90er-Jahre-Party eingeladen. Auf meine Frage, ob ich einen Baseballschläger mitbringen soll, gab es nur irritierte Blicke. Ja, ja, weil... Oh Gott, ich meine, wenn die Leute irgendwie so eine viktorianische Party machen, wo sie sich alle so anziehen und so, das... dann wollen die nicht irgendwie an Typhus sterben oder an Ruhe, sondern sich nur einen Abend lang so anziehen wie damals und die Musik von damals hören und so. Das heißt, die wollen dann gar keine Süßigkeiten, die mit Blei hergestellt worden sind, wie es damals irgendwie war. Theater, Simone, das müsstest du doch kennen eigentlich. Das Jahr hatte wieder schräge Retro-Vibes und Grusel-Comebacks. Stefan Raab hat wieder gegen Regina Halmich verloren. Donald Trump ist wieder US-Präsident und Christian Lindner hatte mal wieder keine Böcke auf Regierungsarbeit. Ich sehe schon, wir sind hier mit dem Niveauzug bis zur Endstation durchgefahren. Alle haben geklatscht. Thomas Gottschalk hat uns wieder erzählt, dass er nichts mehr sagen darf und darum wohl wieder irgendwo aufhört. Und Pocher ist irgendwie wieder da und verbittert. Okay, das ist der erste, wo ich aussage, das hätte man jetzt nicht gebraucht. Selbstverständlich muss zum Jahresende noch Dieter Bohlen Friedrich Merz seine Unterstützung anbieten. Die Liste der nervigen Männer und ihre Medienpräsenz sind ein Hinweis auf das wohl prägendste Comeback des Jahres, die Rückkehr der Mobbing-Culture. Habt ihr das auch gemerkt, wie die Mitte des Jahres wieder zurückgekehrt ist, die Mobbing-Culture? Sie war nie wirklich weg. Aber so ist das eben mit Trends. Die kommen in Wellen. Und noch mehr als Buffalo-Schuhe und Arschgeweih bringt dieser Trend das ein oder andere Schulhoftrauma in mir hoch. Oh, die Bombing-Culture, die zieht immer in den Süden, oder wie? Und ja, kommt dann wieder. Kommt die. Es geht so hin und her. Ich will ja nichts sagen und ich will. Trauma kann schlimm sein, aber Schulhoftrauma, muss das wirklich im mittleren Alter noch hochkommen? Ich, keine Ahnung. Ist der dann auch irgendwann mal gut? Also. Es ist erstaunlich, dass wir uns so viele Jahre mit der Diskussion über sogenannte Cancel Culture aufgehalten haben, wenn dieses Canceln doch offensichtlich nicht stattfindet. Siehe oben. Ne? Ne? Warum sind die denn alle noch da? Hm? Hm? Der Begriff Cancel Culture half vor allem dabei, eine Mobbing Culture zu bewahren. Und alle, die sich wehren, meist diejenigen, auf deren Kosten sich amüsiert wurde, als Spaßbremsen hinzustellen. Die Polenwitze eines Harald Schmidt. Klassismus und Schwulenfeindlichkeit von Raab, die Berufsgrapscherei von Gottschalk, das war das Fernsehen meiner Jugend. Alter, so spät durftest du noch aufbleiben in deiner Jugend, dass du die Polenwitze vom Schmidt hören konntest. Vielleicht ist das gar nicht für Jugendliche. Vielleicht ist das eher was für Leute, die schon ein bisschen was im Kopf haben und Ironie verstehen und schwarzen Humor. Gefolgt von der Häme und dem Fremdscham-Faktor von Castingshows und Reality-TV der 2000er. Wenn auf Marginalisierten nicht rumgehackt wurde, kamen sie einfach kaum vor. Ja. Wenn man die schwarzen Personen im deutschen TV der 90er namentlich aufzählen kann, bestätigt das, wie unterrepräsentiert sie waren und sind. Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Weil wenn sie da waren, hat es ganz gut gestimmt, weil es gab damals wenige Schwarze in Deutschland, was wir seit 2015 auf einmal in jeder Straße 12 haben. Das hat einen anderen Grund. Man muss sich all das vor Augen halten, wenn jemand fragt, warum die Forderung nach Repräsentation in den Medien, der Protest gegen diskriminierende Aussagen und Verlangen nach mehr Sensibilität in den 2010er Jahren so laut wurden. Nee, weil ihr alle Weicheier seid. Weil ihr nichts drauf habt. Und sobald ihr was macht und die Leute sehen, dass ihr nichts drauf habt, werdet ihr kritisiert und dann fangt ihr alle an zu schreien und zu weinen und ruft Rassismus und was weiß ich nicht noch alles. Und es ist kein Wunder, dass diejenigen, die gerne Witze auf andere, auf Kosten anderer machen oder eben sonst davon profitieren, dass andere unterdrückt werden. Harald Schmidt hat direkt an der Polenwitz-Unterdrückung profitiert. Ja? Sich genau an diesen kaufen. Und diese hat Leute, die Polenwitze unterdrückt, ich verstehe es nicht. Ist der Pole? Wusste ich gar nicht. Nee, der Feuerstein war doch Pole, oder? Und es ist kein Wunder, dass diejenigen, die gerne Witze auf Kosten anderer machen oder eben sonst davon profitieren, dass andere unterdrückt werden, sich genau an diesem Fortschritt stören und sich gegen die Entnormalisierung von Mobbing und Ausgrenzung wehren. Gegen die Entnormalisierung. Hä? Hast du dich da gerade in deinem eigenen Wortlabyrinth verlaufen? Ja, hat sie. Das ist so mega gekünstelt. Entnormalisierung von Mobbing. Das ist doch die sich, was? Doppelte Verneinung oder so. Oder eben sollte an diesem Wort. Ach so rum, okay. Das war ein komplizierter Satz, Simon. Weiß nicht. Da würde mein Outlook mir wieder sagen, überprüfen Sie die Lesbarkeit Ihres Textes. Dass die ganzen, man wird noch mal eine Frau anfassen dürfen oder man wird noch Witze über Behinderte machen dürfen, Takes heute nicht unwidersprochen bleiben, zeigt, dass sich einiges verbessert hat. Man wird doch mal eine Frau anfassen dürfen. Als Witz oder was? Und dann nimmst du jetzt Gottschalk oder was? Gottschalk, der im Entertainment unterwegs ist, wo ständig alle so tun, als wären sie die besten Freunde und würden irgendwie nach dem Fernsehen noch irgendwie zusammen grillen oder so. Da hat er eine Frau angepackt, ohne die zu fragen oder was? Und das beziehst du jetzt auf die Gesellschaft oder was? Dass das in der Gesellschaft dadurch normalisiert ist, dass, ja, das hat doch der Gottschalk auch gemacht. Jetzt regen sie sich doch nicht so auf. Sind doch stramme Dinger, junge Frau. Oder was? Hör ich jeden Tag auf der Straße. Ich Alter auch. Schwede. Doch betrachtet man das im Zusammenhang mit dem Zuwachs bei konservativen und rechten Parteien, rassistischer, antisemitischer und queerfeindlicher Gewalt, gemeinsam mit der sozialen Kälte und der Hetze gegenüber Geflüchteten und Armutsbetroffenen, dem Streichen von Diversitäts... Wie ist denn das da reingekommen? Guck mal, ich meine Gewalt, Rassismus, Antisemitismus, Armut und dann streichen von Diversitätsinitiativen. Komisch. Sowohl in Wirtschaft als auch im öffentlichen Sektor, zusammen mit den Kürzungen im Kulturbereich, die sind fast so schlimm wie Rassismus. Hilfe, helft uns. Sie wollen unsere schöne Wohlfühlwelt in Berlin, die wir sollen dafür 10% weniger kriegen, dass wir den ganzen Tag machen, was wir wollen. Hilfe, Hilfe. Zeigt sich die Arbeit an einer Rückkehr der Mobbing-Culture, in der auf allen Ebenen nach unten getreten wird. Alter Schwede, ey. Berliner, die sich darüber beschweren, dass nach unten getreten wird, ey. Unser Geld verprassen, weil mit Hauptstadtbonus und Tourismus und dem ganzen Geld, was für Kultur ausgegeben ist, schafft ihr trotzdem nicht, so viele Leute dahin zu ziehen, dass das eine schwarze Null wird, was ihr da macht. Und ich muss es auch noch mitbezahlen. Und 100.000 andere. Das ist total lächerlich. Und das Gejammer, das muss aufhören. Einfach. Ich meine, es hört euch eh kaum einer zu. Und irgendwann demnächst werden wahrscheinlich hoffentlich auch mal eure medialen Freunde verstehen, dass das so nicht funktioniert. Und dann ist vielleicht endlich mal wieder ein bisschen Ruhe, ohne das ständige Geheule im Hintergrund, weil irgendjemand immer zu wenig Geld für sein Herzensprojekt hat. Jeder auf der Welt, außer Elon, hat zu wenig Geld für sein Herzensprojekt. Ich hätte auch gerne ein Haus am Meer. Fuck, ey. Ja, Simone Dedeayivi, meine Damen und Herren. Die ist scheinbar trans-schwarz oder sowas. Ne, die ist schwarz. Ach so. Die ist schwarz und Theaterregisseurin und so. Dann schiebe ich jetzt nochmal den Hotzo ein. Ah, der Hotzo, ja. Ich finde es immer toll. Ich finde es immer super, wenn Leute, die Moral predigen, die dann auch praktizieren, weil das macht sie glaubwürdig. Ja. Und wie so oft halt, gerade bei männlichen Feministen, war es hier halt nicht so. Es gibt für das, was ich getan habe, keine Ausreden, schreibt El Hotzo. Was so viel heißt, wie ich konnte es nicht länger verheimlichen. Weil das sind ja Sachen, die sind nicht irgendwie gestern passiert, soweit ich das verstanden habe. Ja, also er hat ja schon gesagt, dass man sich einfach nur entschuldigen muss und dann ist alles prima. Das hat er jetzt aber auch mal versucht. Und wir hatten uns ja mal so einen Republika-Talk angeschaut, wo er das behauptet hat und haben da ja auch schon gemeint, dass es halt im Endeffekt ja, also ja nie genug ist mit diesen Entschuldigungen, dass es ja gerade nicht funktioniert. Und ja, irgend so eine sowieso blauer Haken hat irgendwie gesagt, dass sie irgendwie mit einem bekannten Feministen zusammen gewesen ist, der da ja sie irgendwie kaputt gemacht hat, psychisch. Und er hat dann gesagt, hallo, ich möchte mich gern kurz zu den Vorwürfen äußern. Ich war in den letzten Jahren in Beziehungen wiederholt untreu und habe anschließend meine Taten in immer komplizierter werdenden Lügenkonstrukten vertuscht und die Glaubwürdigkeit meiner Ex-Partnerinnen diskreditiert, schreibt der Autor, Entertainer und zeitweilige Mitarbeiter von Jan Böhmermanns Sendung ZDF Magazin Royal. Weiter heißt es, ich habe gelovebombt, gegaslightet, manipuliert und von Exklusivität gesprochen, Frauen hingehalten und Beziehungen verheimlicht, um nicht aufzufliegen. Ich habe damit meine Position, mein Image als reflektierter Medienmann. Ja, das da hattest du auch nicht. Laut das Image hast du nicht gehabt. Ja. Das vielleicht in deinem eigenen Kopf, aber sonst nicht. Als reflektierter Medienmann ausgenutzt und damit viele verletzt. Ja, viele verletzen. Das ist wiederum dein Image wirklich. Oh Mann. Man hat mir oft neue Chancen eingeräumt, bei denen ich Besserung und Reflexion geschworen habe. Mein Verhalten hat sich aber nicht geändert. Ja, soviel zum Thema einfach aufrichtig entschuldigen. Deutsche Zoe Quinn. El Hotzo. 10 Jahre hat es gebraucht, bis wir es endlich rausgefunden haben, wer die deutsche Zoe Quinn ist. Und jetzt ist es El Hotzo. Total verrückt, ey. Ich meine, ist dasselbe in Grün, ne? Also, ihr wisst noch, wie damals alle gesagt haben, sowas darf man nicht. Die Spenden gibt es vom ÖRR. Sowas darf man nicht in Social Media breit treten. Das ist privat und man wäscht nicht dreckige Wäsche. Und der Scorned Lover, der Gamergate losgetreten hat, weil er nicht die Zurückweisung nicht ertragen hat, etc. pp., ist genau das gleiche Ding. Wir haben hier eine exakte Kopie eigentlich. Jemand wendet sich an die Öffentlichkeit und sagt, dieser Mann darf nicht weiter auf einer Säule stehen, weil er genau das nicht tut, was er predigt. Wir haben den gleichen Fall, der zu Gamergate geführt hat. Nur hier ist es offensichtlich, vielleicht weil die betroffene Person die richtigen Geschlechtsteile hat, nämlich ein Mann ist, ist es völlig in Ordnung, das in der Presse zu diskutieren. Damals hat man die Leute dafür gesperrt und alles zensiert, weil ein ähnlicher Inhalt besprochen worden ist. Gesellschaftliche Heuchelei halt. Ja, wir betreten den Amoklaufteil der heutigen Sendung und wir beginnen mit einem in Amerika, nämlich eine Frau hat hier an der christlichen Schule, an der sie da zur Schule gegangen ist, 3 Leute umgebracht und weitere verletzt. Und nach diesem Artikel hier von der Washington Times hat sie auch ein Manifest veröffentlicht. Und in diesem Manifest hat sie geschrieben, I realize the truth, men are irredeemable. They can't be reformed or redeemed. They are a fucking scourge upon the earth. The only solution is to total exterminate them. Every single male must be wiped out, from babies to the elderly. Only then can women be free to create a new world. Soll ich übersetzen? Ja, mach mal. Ich habe realisiert, dass in Wahrheit die Männer unwiderruflich verdorben sind. Sie können nicht reformiert oder reformiert werden. Sie sind eine Plage der Erde. Die einzige Lösung ist totale Auslöschung von Männern. Jeder einzelne Mann, every single male, muss von der Erde ausgelöscht werden, vom Baby bis zum Alten. Nur dann können Frauen frei sein, eine neue Welt zu erschaffen. Heiderabad, das ist schon... auf die Idee muss man erstmal kommen. Also. Ja, das Manifest heißt der Krieg gegen die Menschheit. Und sie schreiben hier, dass sie also eigentlich an allen was auszusetzen hatte, aber besonders an Männern, wie wir gerade gehört haben. Also auch an ihren Eltern und der gesamten Menschheit. Aber ja, hier an dieser Stelle jetzt natürlich keine Witze, die irgendwie zu irgendwas führen, keine Worte, die zu Taten führen, keine feministische Ideologie, die hier irgendwie mitgeschossen hat oder so. Keine Untersuchungen in Deutschland, wie weit hier die feministischen Amokläufer irgendwie sich schon ausgebreitet haben oder so. Keine Forderung danach, dass auf den Social Media Plattformen die hasserfüllte Propaganda von Feministen irgendwie moderiert wird. Ja, keine Verknüpfung mit Russland oder sonstigen aktuellen geopolitischen Dingen irgendwie. Was geht im Kopf von der 15-Jährigen vor, bitte? Aber die hat wohl auch die Täter von Columbine verehrt. Und Harris und Klebold. Sagt doch ihren Namen nicht. Die freuen sich in der Hölle jedes Mal, wenn jemand ihren Namen sagt. Ja, und hier haben wir gleich nochmal Feminismus, auch in einer, wie ich finde, ziemlich unappetitlichen Form von der Geschichte her. Natürlich sowieso, es geht um den Fall von Gisèle Pelicot, der Dame, die von ihrem Mann im betäubten Zustand an 60 verschiedene Männer irgendwie verliehen wurde, die sie dann vergewaltigt haben jeweils. Da ist diese Woche das Urteil gefallen. Dann vergleicht der Artikel in der Zeit hier erstmal diese Frau mit dem Johannes Paul, also weil sie, Johannes Paul II., weil genauso wie der am Ende seines Lebens halt keine Scham besessen hat, als sterbender praktisch schon Mensch noch der Papst zu sein, hat sie keine Scham besessen und hat gesagt, hier zeigt vor Gericht diese ganzen Videos, die es da gibt und zeigt den Leuten, was da passiert ist. Und sie hat auch gesagt, die Scham muss die Seite wechseln. Auf der Seite von Gisèle Pelicot ist die Scham also nicht mehr. Dafür hat sie gesorgt. Aber wo ist sie hin, die Scham? Bei den allermeisten Tätern, die seit Monaten vor Gericht stehen, ist sie jedenfalls nicht angekommen. Sie fühlen sich nicht schuldig. Und wenn doch, dann merkt man ihnen keinerlei Scham an. Das ist ziemlich grauenhaft. Da stimme ich dem Autor oder der Autorin, Moment, dem Autor zu. Also, dass wenn diese Männer nicht mal eine Schuldeinsicht haben, ja, hoffe ich, dass ihre Umgebung sie dementsprechend bestraft, indem man mit diesen Leuten einfach den Umgang pflegt, den man mit Vergewaltigern pflegen sollte. Nämlich keinen. Der Ex-Mann des Opfers und Haupttäter bekennt sich vor Gericht schuldig, aber so als konstatiere er seine Schuld lediglich, als sei ein neutraler, objektiver Beobachter seiner eigenen Taten. Hier hat das Patriarchat ganze Arbeit geleistet. Hä? Ich meine, was kann ich dafür, dass das ein eiskalter Typ ist? Also, was hat das Patriarchat und damit alle Männer, weil so fremd ihr das ja dann damit zu tun? Wenn die Scham also nicht bei diesen Männern angekommen ist, ist sie es dann vielleicht bei uns Männern? Also bei all jenen Männern, die solche Taten nicht begangen haben und sie nie begehen würden. Kann man sich überhaupt für etwas schämen, das man nicht selbst verübt hat? Sicher kann man das, so wie es möglich und üblich ist, auf etwas stolz zu sein, das man nicht selbst geleistet hat. Fremdscham würde man das dann nennen oder Geschlechterscham. Doch nicht so schnell, bitte. Schamübernahme, Augen niederschlagen und weiter? Nein, so geht es nicht. Da muss noch etwas davor kommen, der schonungslose Blick nämlich auf das, was da mindestens 10 Jahre lang passiert ist und auf eine tief in unserer Welt verankerte Struktur, die ein derartiges Grauen überhaupt erst möglich macht. Vor der Scham liegt außerdem die ehrliche Frage, was an all dem so einzigartig, so maßlos verstörend ist oder sein sollte. Die Frage lenkt den Blick nach innen. Man kann, gerade auch als Mann, im Patriarchat nur leben, wenn man nicht im Patriarchat lebt. Wollte man sich ständig bewusst machen, welche Verbrechen tagtäglich an Frauen verübt werden? Würde man jedes ungerechte Leiden von Frauen, jede Diskriminierung und Herabsetzung bemerken? Es wäre wahnsinnig anstrengend, die Selbstverständlichkeit des Lebens und das Selbstbewusstsein des Mannes wären dahin. Würde man überdies andauernd auf die anderen Männer und auf sich selbst als kleine oder große Täter schauen? So wäre das als alles erst recht kaum auszuhalten. Und das ist genau die Hölle, in der wir leben sollen. Wir sind an allem schuld, weil wir einen Penis haben. Und jetzt müssen wir leider in der Hölle leben, weil wir an allem schuld sind. Tolle Idee, Frau, Mann. Und ungerechtes Leiden von Frauen, Diskriminierung, Herabsetzung, das passiert Männern nicht, ne? Zum Beispiel den Russen und Ukrainern, die jeden Tag irgendwie sich gegenseitig Kugeln in den Kopf jagen. Ne? Wie ist es da mit ungerechtes Leiden? Oder die Leute, die auf wirklich harte Jobs machen. Wie ist es mit dem ungerechten Leiden? Frauen und Kinder zuerst, wie ist es mit der Diskriminierung? Nichts ist überflüssiger als ein Mann. Was ist damit? Das ist euch in dem Fall dann wieder egal. Ihr könnt alle einfach über einen Kamm scheren und sagen, ja, solange die sich so benehmen, wird hier ja nie Frieden einziehen. Das ist alles, was ihr könnt. Also legen wir uns im Leben das Patriarchat so zurecht, dass es sich um eine im Großen und Ganzen annehmbare Normalität handelt, in der dann und wann Männer, vorzugsweise andere oder ganz andere Männer, blöde, schlechte, schlimme, furchtbare oder gar monströse Dinge mit Frauen machen. Und um das Schlimme, das weiterhin passiert, noch besser einhegen zu können, sagen wir uns, dass es ja heute alles viel besser sei als früher und morgen noch besser werden wird. Die Idee des unweigerlichen emanzipatorischen Fortschritts, die mehr vom steten Rückzug des Patriarchats ist, die lila Brille, mit der wir auf die noch verbliebenen, aber allenfalls auf Abruf existierenden Missstände blicken. Da sich der aktuelle Feminismus auch als ein Feminismus der marginalisierten Gruppen empfindet und dementsprechend auch Flüchtlinge, Einwanderer, Migranten für sich mit Beschlag benehmen. Vielleicht können die mal mit denen sprechen, dass das Patriarchat in deren Gesellschaften weniger werden muss. Könnt ihr da irgendwie vielleicht was tun? Nee? Ach das, nee, da kümmert ihr euch nicht drum, nur bei Weißen ist okay. Dann geht es um Kirche, ja, Katholen, aber die Protestanten auch. Und dann, ja, das war ja damals alles in den 70ern und dann, da kann man das drunter ablegen, das war ja alles schlimm, heute gibt es das nicht mehr. So macht das Patriarchat das. Das sind die Einhegungen, die man sich überlegt hat, mit denen sich die potenzielle Allgegenwart sexualisierter Gewalt durch Männer, Allgegenwart, weißt du, was das Wort bedeutet? Denn es gibt zwar viele Priester, Sportlehrer, Genies und Filmproduzenten, aber so viele nun auch wieder nicht. Und die meisten sind bekanntlich auch keine Verbrecher. Und was für die große Mehrheit an dieser Sichtweise so beruhigend ist, das Verbrechen ist eigentlich immer woanders, wird verübt von wem anders. Ja, und dann stellt er halt die Frage, wie es dann sein kann, dass das 60 Männer getan haben, ich weiß ja gar nicht, wie die da hingekommen sind oder wie auch immer. Und ich weiß auch nicht, was das für kranke Arschgeigen waren. Ich würde mich das auch fragen. Und die kommen nur aus einem Umkreis von 50 Kilometern von dem Dorf, in dem diese Frau mit ihrem Ex-Mann gewohnt hat. Natürlich ist das krank. Aber daraus abzuleiten, dass irgendwie, dass das was damit zu tun hat, also dass das Geschlecht wirklich die ausschlaggebende Sache dabei war, dass sie das getan haben. Na, es ist eine Voraussetzung, gut, und so weiter und so fort. Aber ich meine, in einem Umkreis von 50 Kilometern um 6.000 Einwohner Dorf wohnen halt schon ein paar mehr Männer. Und klar ist es widerlich, dass 60 oder mehr Männer halt das getan haben. Aber das bedeutet nicht, dass alle Männer so sind. Und es bedeutet auch nicht, dass alle Männer für diese Männer Verantwortung tragen. Zumal uns ja auch die Hände gebunden sind. Also aus rechtlicher Sicht, ja, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ist das eigentlich wieder so ein Argument von Kultur? Ich dachte, das wäre alles ganz böse, sowas dürfte man nicht machen, das wäre menschenfeindlich und so. Giselle Pellicot hat gesagt, ihr Fall werfe Fragen auf. Das allerdings ist sehr wahr und diese Fragen richten sich zuerst mal an uns Männer. Wie also kann es sein, dass Väter, Söhne, Großväter, Brüder, Elektriker, Beamte, Journalisten, Fernfahrer, Bäcker zugleich Vergewaltiger sein können? Über welche Brücken konnten sie gehen, um vom einen zum anderen zu kommen, von der Normalität in die Monstrosität? Diese Fragen sind schwer zu ertragen, aber leicht zu beantworten, denn das Patriarchat hält eben viele Brücken bereit, die es Männern ermöglichen, sich teils binnen weniger Minuten vom liebenden Vater in einen brutalen Vergewaltiger zu verwandeln und wieder zurück. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß. Ja. Psychopathen können das. Und Psychopathen gibt es auch wieder in beiden Ausprägungen. Und dass Frauen halt andere psychopathische Dinge tun als Männer. Ich weigere mich einfach, mich ständig anpinkeln zu lassen von irgendwelchen Leuten, weil ich ein Mann bin. Das ist irgendwo, muss diese Schallplatte jetzt mal ein Ende haben. Und ihr könnt mal drüber nachdenken, was wirklich der Auslöser dafür ist. Wenn es nicht der Penis ist. Vielleicht, ich meine, jeder dieser Vergewaltiger hat eine Mutter. Denk doch mal darüber nach. Was denn damit? Diese vordergründig ganz normalen Verbrecher müssen sich in Schichten von patriarchalem Einverständnis bewegt haben. Ja, was ist denn das Patriarchat? Sind das wir alle? Ich bin nicht gefragt worden, ob die eine Frau vergewaltigen dürfen. Also gibt es kein patriarchales Einverständnis. Oder wie genau soll ich mir das vorstellen? Mussten nur genug Leute dafür stimmen? Wo ist denn die Abstimmung gewesen? Um sie herum muss es Männer gegeben haben, die mitgemacht, die mitgelacht, die mitgeschwiegen, die weggeschaut haben, wenn Frauen zum Objekt gemacht wurden. Ja, die Täter. Diese Männer sind wir. Nein, nein, nein. Also sind es auch wir, die etwas daran ändern können. Ich habe schon mal gesagt, wir werden von der Justiz daran gehindert, was Wirkungsvolles zu tun. In so einem Fall. Weil ich glaube, eine gesunde... Ach, egal. Ja, ich finde es einfach, ich habe den Kanal so voll von diesem Unsinn die ganze Zeit. Hier guckt man ganz genau mit der Lupe, wie kann man das allen Männern in die Schuhe schieben, was da passiert ist. Und an anderen Stellen guckt man halt, wie kann man bloß weit wegkommen von Worten wie Kultur oder Ethnie oder Herkunft. Weil das sind ja unveränderbare Kennzeichen. Aber Mann, das ist ein Stigma. Danke. Montags um 8 sind die Patriarchatsabstimmungen, sagt der Hugin Muni. Verdammt. Ja, das stimmt. Ja, schon lustig, wie leicht man da einfach irgendwelche Proklamationen treffen kann, was alles irgendwie so normale männliche Sexualität darstellt. Heute ist es dann irgendwie die eigene Frau von irgendwelchen Fremden da irgendwie zur Verfügung zu stellen oder so. Der Traum eines jeden Mannes. Der ja, was ist denn eigentlich damit, wenn er sich dabei doch, wenn das doch seine Sexualität ist, müssten sie dann nicht für ihn kämpfen? Jetzt mal ganz böse und zynisch gefragt. Weil es gibt doch alle möglichen Ausprägungen auf Gottes Erde und alles ist toll und nichts davon darf geschämt werden oder geadert. Warum geht das jetzt auf einmal nicht? Ja. Das solltet ihr euch mal fragen, liebe Woke-Leute, warum euer Konstrukt da mal wieder einen Logikfehler von der Größe eines mittleren Gasplaneten hat. Jo, ja, jetzt kommen wir zu dem Elefanten. Genau. Dr. Google. Das Magdeburg-Segment. Dieser Artikel hier ist leider nicht lesbar, aber die Überschrift sagt, die Belegschaft nannte ihn Dr. Google. Ist der Attentäter von Magdeburg wirklich Arzt? Ja, ihr habt ja sicherlich nicht unter einem Stein gelebt, deswegen wisst ihr ja wahrscheinlich, dass da gestern jemand über den Weihnachtsmarkt gefahren ist. War das gestern erst? Nee, vorgestern mittlerweile schon. Mhm. Stimmt. 5 Todesopfer und mindestens 60 verletzt. Teile davon schwer verletzt. Jetzt kommt diese kuriose Figur irgendwie, über die es so viele widersprüchliche Dinge gibt, dass man irgendwie, ich weiß nicht, bei Abel hat wahrscheinlich auch die ganze Zeit die Geheimdienstklingel geklingelt. Ja. Ja, das werden wir jetzt auch nicht abschließend extrem irgendwie merkwürdig, was da ja irgendwie alles klären können, aber wir haben gleich ein paar Stimmen von Leuten, unterschiedliche Stimmen. Ja. Und also das ist halt die eine Sache, dieser Mann hat irgendwie in Deutschland, also der ist aus Saudi-Arabien stämmig und hat sich zumindest so inszeniert als quasi Ex-Muslim, dem in Saudi-Arabien irgendwie die Verfolgung drohte von den Religiösen, inszeniert und in Deutschland halt als Arzt praktiziert, wie hier in der Mitteldeutschen Zeitung halt eben steht, im Maßregelvollzug Bernburg. Also okay, Gefängnisarzt. Gefängnispsychiatrie irgendwie. Ja. Belegschaft nannte ihn Dr. Google. Es gibt ja auch eine Aussage, dass er angeblich nicht vor Repressalien, sondern vor einer Vergewaltigungsanklage aus Saudi-Arabien geflohen ist. Genau, das sollen doch angeblich die Offiziellen aus Saudi-Arabien an Deutschland, also da soll es wohl auch einen Auslieferungsgesuch gegeben haben in diesem Fall. Und sein Asylantrag ist nach 4 Monaten genehmigt worden, weil er sich da schon sehr als Verfolgter und Ex-Muslim inszeniert hat. Ja, und dann gab es auch irgendwelche Warnungen hier an das Bundesamt für Migration und Flucht zu dieser Person. Es haben halt auch schon mehrere gemeldet, das ist hier der Timo Röhn von der Welt. Und das ging an diesen Twitter-Kanal hier, @BAMF-Dialog. Und teilte bezüglich Infos zu Taleb al-Abdul-Mosen, das ist der Name von dem Typen, mit, den Hinweisgeber zu Recht an die Polizei verwiesen zu haben. Also die haben den quasi gesagt, ja, das danke für den Hinweis, aber wir sind nicht zur Strafverfolgung zuständig, bitte wenden Sie sich an die Polizei. In mindestens einem anderen Fall, dieser Screenshot hier haben wir verifiziert, also der ist da wirklich gelandet. Wurden aber inhaltliche Fragen gestellt, was ist los beim BAMF? Also es gab mehrere Meldungen halt, die Leute haben sich halt an das BAMF gemeldet, also hier auch englischsprachiger, also international, weil auch diese Person halt diversen Leuten aus der englischsprachigen Sphäre halt auch verwirrte Nachrichten geschickt hat. Wir werden auch gleich noch ein paar Beispiele sehen von Leuten halt auch aus der Ex-Muslim-Szene, halt international und in Deutschland, also Ali Utlu war unter anderem dabei. Und sogar der hier von der FDP Bremen, hier der YouTuber Tobias Huch, der soll wohl auch mit dem in Kontakt gestanden haben, irgendwann mal verwirrte Nachrichten von dem bekommen zu haben. Ich habe gelesen, dass es wohl sogar ein Schreiben aus Saudi-Arabien an die Polizei in Berlin gab, wo vor ihm gewarnt worden ist, weil leider ist das in Berlin, New Jersey gelandet. Okay. Und man weiß nicht mehr genau, was danach damit passiert ist. Das ist ja wild. Ja, und den Abdel Samad hat er auch angeschrieben. Und der schreibt hier, nachdem heute der Name des Attentäters von Magdeburg bekannt wurde, habe ich in meiner X-Mailbox mehrere alte Nachrichten von ihm gefunden. Darin forderte er mich auf, meine Unterstützung für die säkulare Flüchtlingshilfe einzustellen und wollte mich persönlich sprechen. In seiner letzten Nachricht vom 21. November forderte er mich erneut dazu auf, mich von der säkularen Flüchtlingshilfe zu distanzieren, da er bald etwas tun werde, was die Organisation zum Gesprächsthema Nummer 1 in der Welt machen werde. Alle Screenshots seiner Nachrichten liegen nun der Polizei vor. Nach meiner Einschätzung ist dieser Mann entweder ein Verwirrter oder ein Maulwurf. Dass er ein Atheist ist, kann ich in meinen Nachrichten nicht wirklich entnehmen. Es wirkt schon sehr skurril. Also... Ja, und die Zahl Riffler hier hatte geschrieben, das war auch noch, als es noch relativ frisch war, das gab es noch nie, ein sehr verwirrender Fall. Der Attentäter in Klammern 50 von Magdeburg ist angeblich ein Aktivist gegen das saudi-arabische Regime, der sich islamkritisch äußerte. So jedenfalls das Bild, was er auf X und Co. von sich gibt. Eine Tat hat er offenbar lange geplant, auf X hatte er Gewalttaten angekündigt. 2023 hat er geschrieben, ich versichere euch, dass zu 100% bald die Rache kommt, auch wenn es mich mein Leben kostet. Oder Deutschland wird den Preis zahlen müssen, einen riesigen Preis. Also das war wohl auch im Zusammenhang mit diesem Vorwurf der Vergewaltigung und diesen Sachen, wo er da wohl auch irgendwie angesprochen wurde. Und da soll auch irgendwelche Verfahren gegen ihn laufen gehabt haben, zumindest hat er das in irgendwelchen verwirrten Botschaften halt an die Leute irgendwie geschickt. Ja, 2024, ich gehe ernsthaft davon aus, dieses Jahr zu sterben. Begründung, ich werde um jeden Preis für Gerechtigkeit sorgen. Und ich versichere Ihnen, wenn Deutschland Krieg will, werden wir ihn haben. Wenn Deutschland uns töten will, werden wir sie abschlachten, sterben oder voller Stolz ins Gefängnis gehen. Weil wir alle friedlichen Mittel ausgeschöpft haben, sind uns nur noch mehr Verbrechen seitens der Polizei, des Staatsschutzes, der Staatsanwaltschaft, der Justiz und des Innenministeriums begegnet. Frieden nützt ihnen nichts. Der hätte mal öfters in den Wald gehen sollen. Bei Sicherheitsbehörden kam das offenbar nicht an. In seinem Profilbild hat er ein Sturmgewehr. Andere Posts zeigen eine Wut auf Deutschland sowie die Behörden. Ein mysteriöser, obskurer Fall, wer der Mann ist, was er wirklich denkt, ob er krank war, das wird sich wohl demnächst zeigen oder auch nicht. Er kam jedenfalls. Ist so eine Gefängnispsychiatrie nicht staatlich? Sollte man denken, ja. Wie kann man denn mit so einem Internetauftritt im Staatsdienst sein? Er kam jedenfalls 2006 nach Deutschland und wurde als politischer Flüchtling anerkannt. Ja. Ja, wild, ne? Also ganz komisch, ob man das unbedingt dann so haben wollte, dass die Person irgendwie sinnvoll ist oder so und das andere nur Verfolgung irgendwie ist. Das kann ja sein, dass man sich das so gedacht hat, wegen der Story von wegen, die sind ja nur hinter mir her, weil ich irgendwie mit einem Islam-Problem habe. Und es gehen halt auch so viele Screenshots jetzt irgendwie rum. Also von Sachen, die da angeblich bei Twitter geschrieben haben soll, da ich das alles nicht verifiziert habe und das nur Screenshots sind, habe ich davon jetzt nichts hier mit aufgenommen. Muss man halt ein bisschen skeptisch sein. Irgendwelche Leute haben auch geschrieben, der hätte irgendwie kundgetan, wie sehr er den Staat Israel schätzt und Netanyahu und so. Ich mir auch wieder so dachte, ja, das passt euch ja prima ins Bild. Wird garantiert so passiert sein. Ich habe auf der anderen Seite aber auch Free Gaza von ja, genau, habe ich auch gesehen, also. Ja. Für mich klingt der Mann, ich meine, was würdet ihr machen, wenn ihr aus so einem Land kommt und ihr wollt hier Asyl, würdet ihr auch sagen, ich bin schwer verfolgt, Hilfe, Hilfe. Ja. Und dann baue ich mir halt hier so eine schöne Fassade aus, als Islamkritiker und was weiß ich. Und wenn es irgendwann soweit ist, mache ich halt mein Ding. Ja, da war auf jeden Fall diese Szene da, aber der hat halt auch da die Leute halt gegenseitig irgendwie. Also er hat da halt stunk gemacht, irgendwie der und der wäre irgendwie böse und der andere hat er gesagt, der und der ist irgendwie böse. Also das ging alles so wild durcheinander und also es hat ihn wohl irgendwie keiner ernst genommen und dem ziemlich schnell auch gesagt, er soll die Klappe halten. Und dann gibt es halt auch noch Leute, die meinen, dass das halt alles nur vorgetäuscht war, die auch mit ihm in Kontakt waren und so wie die Dame hier, Mara Salmasi. Und die sagt, auch wo die Presse das behauptet, ist er kein Ex-Muslim oder Atheist und er ist auch kein Fan von der AfD oder von Elon Musk. Das muss man jetzt auch irgendwie mal zusammen sagen. Da kommen wir später noch zu. Und sie sagt, er hat Missinformationen über sich selbst verbreitet und das steht dann im Zusammenhang mit dieser Praxis des Takia und wo man halt den Ungläubigen halt einen vom Pferd erzählt, damit man da weitermachen kann mit seinen islamistischen Ideen. Also quasi den Gläubigen erlaubt, den Ungläubigen halt Lügen zu erzählen. Damit man ja mit seinen islamischen Objectives, wie sie hier schreibt hat, weiterkommt. Und das gleiche denkt sich auch die Ayan Hirsi Ali, die sagt, er hat behauptet, ein Ex-Muslim zu sein, um sich für das Asyl zu qualifizieren. Und er hat ein paar Statements rausgehauen, die kritisch sind über den Islam. Und aber sich an Weihnachtsmarkt als Ziel zu nehmen, ist damit inkonsistent, also würde ein Ex-Muslim halt nicht machen, meint sie. Und es könnte also wieder Takia sein. Und der Elon Musk hat ja hier auf ihrem Hals joggen. Bezug genommen, was nie eine gute Idee ist. Ich wünschte, er würde weniger auf ihn mal als Chong bezogen werden. Ja, oder auch, wie heißt die andere, Naomi Seibt. Das war oh, ja. Ach, die ist doch klasse. Nein, die ist nicht klasse. Warum also nicht? Sich auch von Naomi Seibt irgendwas bei Deutschland erzählen zu lassen, das ist so wie, wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, der Bundeskanzler irgendwie sagen würde, oder irgendwie Till Schweiger irgendwie rausschreiben würde, in Amerika ist irgendwie die irgendeine obskure Partei irgendwie die einzige Hoffnung für Amerika, weil das irgendwie Tucker Carlson gesagt hat oder irgend sowas. Also Oder aber Tucker ist doch klasse. Die Grünen müssen gewählt werden, weil Greta das gesagt hat, hat der schwedische Premierminister getwittert. Ja, das stimmt. Ja, und dazu hat jetzt hier, das kann man ja jetzt nicht sehen, weil man das nicht mehr im Zusammenhang archivieren kann, aber das hier ist eine Antwort auf den Tweet hier von Elon, von der Jasmine Mohammed. Das ist auch so eine Ex-Muslimin aus dem englischsprachigen Raum, die ja halt ziemlich bekannt ist und die halt auch Post von diesem Typen bekommen hat. Und die sagt hier, ja, das könnte sein, aber sie hätte jetzt nochmal überlegt und hier Occam's Razor angesetzt und denkt, dass das vielleicht eher mit diesem Typen psychologisches Problem ist, dass er halt sich unsichtbar gesehen hat und narzisstisch unterwegs war und halt so ist wie ein stereotypisch narzisstischer, saudischer Mann, die sie halt schon erlebt hat und halt von so einer Geburt an irgendwie gefeiert wurde als Doktor und dann halt nicht zufrieden war, dass er irgendwie nicht mehr wie ein Prinz behandelt wurde und ignoriert wurde und halt über Jahre hinweg probiert hat, bei so Leuten wie ihr halt da irgendwie gehört zu werden mit seinen verwirrten Sachen und halt geglaubt hat, dass alle irgendwie sich gegen ihn verschworen haben und alle da irgendwie mit reingezogen hat, inklusive Richard Dawkins, die deutsche Polizei, lauter Aktivisten, halt auch sie, also die Jasmine Mohammed und alle sie ihn ignoriert haben und das hat ihn halt verletzt und die Sachen, die er behauptet hat, die waren halt irgendwie ja nicht so richtig stringent, vernünftig, sondern halt irgendwie wirr. Und der hat halt ziemlich instabil gewirkt und nicht glaubwürdig. Und ja, und sie hat sich halt gefreut, als der aufgehört hat, sie da zu harassen, wie sie schreibt, also zu belästigen irgendwie halt mit seinen Nachrichten. Als sie ihm gesagt hat, irgendwie er soll alleine ziehen, glaubt ihm nicht und so. Und sie schreibt jetzt, was hätte ich denn da machen sollen? Ich bin ja nicht die Polizei in Deutschland. Die Polizei in Deutschland scheinbar auch nicht viel gemacht. Und sie meint, seine Energie war nicht anders. Also das, was er so gemacht hat, war halt nicht viel anders von anderen narzisstischen arabischen Männern, mit denen sie Kontakt hatte, inklusive den Al-Qaida-Typen, den man ihr als Ehemann da irgendwie ausgesucht hat, mit dem sie verheiratet werden musste. Und ja. Warum wurde das Fäsens noch nicht gegangen, fragte Max Mustermann. Ich verwette meinen Hut, dass die Frau Faeser auch hier keine Konsequenzen ziehen wird. Keine persönlichen. Vielleicht irgendein Staatssekretär. Ja, und hier haben wir was, schlechtes Timing, ne? Wenn man sowas macht, irgendwie 4 Wochen vor so einer Tat, der alte Bekannte Mohammed Amjahid, mit diesem wunderschönen Bild, euer Weihnachtsmarkt ist mein Albtraum. Ich glaube, wir brauchen ein härteres Vorgehen auf Twitter oder wo auch immer er das gepostet hat. Wir müssen da irgendwie dringend was tun. Sieht nach Instagram aus. Ja. Unter Monday Motivation hat er das gepostet. Ja, aber vor allem auch, also guck mal, wenn dich der Weihnachtsmarkt stört, ja, dann geh halt nicht hin. Wow. Ja, aber also, das ist doch... Was ist euer Weihnachtsmarkt? Also das ist ja fast noch das Schlimmste daran. Also ich kann das ja verstehen, wenn man Weihnachtskitsch nicht mag oder so. Ich bin da auch nicht so der Riesenfan von. Aber... dann von euer Weihnachtsmarkt zu sprechen, finde ich schon ein bisschen ja. Haram. Ja, ist nicht so gut gealtert. Und ich will damit jetzt nicht unterstellen, dass der Herr Amjad irgendwelche Sympathie für irgendwelche solche Täter hat oder so. Aber ja, sowas, ich meine, Altern, ne? Also ich kann ja nochmal dran erinnern, er hat ja auch diesen tollen Republika-Beitrag gehalten über hier die böse rassistische Polizei und das war in derselben Woche, wo hier der Ruven Lauer das Messer in den Hals gekriegt hat. Ja, und Wingo, natürlich ist es eine Anspielung auf eure Heimat, ist unser Albtraum, den wunderbaren Sammelband mit Geschichten von Leuten, denen es hier viel besser geht als in dem Land, aus dem ihre Eltern geflohen sind und die trotzdem einen großen Haufen auf Deutschland machen. Mit Hengame und allen Alice und Co. Und aus dem Chat, euer klingt nach versteckten Nein. Ja, schwingt definitiv mit. So wie wenn ich sage, eure Dattelplantage, oder? Datteln sind aber lecker. Eure Karawanserei. Aber ich bin nicht so ein Dattelmensch. Meine Mutter hat immer so ein Curryhühnchen gemacht mit Datteln drin. Da haben die hingepasst. Ah. Oh ja, und die Nummer hier finde ich auch richtig asozial. Da können genau, wir sehen, wofür wir 18,36 im Monat zahlen. Genau, das war ja nämlich der Herr, wie heißt der, Haseloff? Haseloff. Genau. Und Haseloff. Sein Statement zu der Sache, die so in verschiedenen Nachrichten gelaufen ist. Ich habe es bei Welt TV gesehen im Livestream und mir auch gedacht, ey, was ist da denn los? Aber jetzt hören wir es uns auch mal an, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir haben die aktuellen Daten, die zur Verfügung stehen, erstmal ausgewertet. Es sind sehr, sehr viele Verletzte. Nach jetzigem Stand haben wir 2 Tote zu beklagen, einen Erwachsenen und ein Kleinkind. Das ist tragisch und furchtbar. Es ist eine schlimme Sache, die auch dazu geführt hat, dass auch gerade der Bundeskanzler angerufen hat und sein entsprechendes... Wir sind gerade live auf Tagesschau, dürfte ich ganz kurz Ihnen das übergeben? Ingo Zamperoni würde Ihnen gerne Fragen stellen. Ja, okay, dann danach. Hier ist die Kamera. Herr Haseloff, grüße Sie. Ja, es ist eine furchtbare Tragödie. Das ist eine Katastrophe für die Stadt Magdeburg und für das Land. Es ist halt einfach knallhart. Ja, der große Zamperoni wollte eine Frage stellen. Man muss sich halt von allen abwenden und Frage auch nicht wiederholen oder so. Aber in der Tagesschau läuft es ja eben so richtig. Aus so dumm dreist daneben erst telefonieren, während man live ist und dann rüber halt. Ja, das waren halt alle. Das ist jetzt hier von NTV. Ich habe das halt bei Welt TV gesehen. Also da war ja alles, war da ja live. Und die dann so, ja, Haseloff, wir sind hier bei der Tagesschau. Ja, aber ohne die geht nichts, ne? Also, was die leisten für das teure Geld, das kann kein anderer. Ja. Also, ich hätte ihm sein scheiß Handy wahrscheinlich sonst wo in den Schnee geschmissen oder so. Meine Güte, ey. Ja, und apropos unsere Medien, der Ali Utlu hat geschrieben, ich bekomme Interviewanfragen aus der ganzen Welt, zuletzt BBC. Nur deutsche Medien sind still. Es scheint, dass man in Deutschland nur eine Seite hören will, aber Ex-Muslime waren schon immer die Paria der deutschen Medien. Ja, es gibt ja auf jeden Fall genug Aktivisten. Ich hab denen doch gesagt, ich bin Aktivist und Journalist. Na, wenn ihr euch erinnert, die eine Troller da vom Öffentlich-Rechtlichen, die sie dann rausgeworfen haben wegen Israel-Palästina-Kram. Ja, soviel jetzt zu dem, da noch was abschließend zu sagen. Ich finde nicht, dass wir das hier zeigen sollten, Chris. Es war schon ein Fehler, das überhaupt zuzulassen. Ja, stimmt. Der Robert hat mich wutentbrannt angerufen. Als ich aufgelegt habe, hat die Annalena angerufen. Also, das geht, also ich finde nicht, dass wir das. Bei uns hat das ja nochmal höhere Reichweite. Ja, das stimmt natürlich, ja. Also, das ist wahr und das würde ja quasi die Leute, unsere Zuschauer davon abhalten, die Grünen zu wählen. Und es ist Haram. Ach komm, spiel's, komm, was soll schon passieren? Okay. 3 Jahre Ampelkoalition haben unserem Land schwer geschadet, haben unsere Wirtschaft an den Rand des Abgrunds geführt. Tausende Bürger verlieren gerade ihre Jobs. Der Bundeskanzler hat dazu maßgeblich beigetragen. Olaf Scholz hat es zugelassen, dass der grüne Wirtschaftsminister Klimaschutz mit der Abrissbirne betreibt. Er hat es gestattet, dass Robert Habeck gegen jeden Sinn und Verstand mitten in einer Energiekrise Atomkraftwerke abschaltet, weil ihm seine grüne Ideologie wichtiger war als das Wohl des Landes und seiner Bürger. Alter Schwede. Wohin das führt, haben wir in den letzten Wochen. Das ist schon krass, wenn du Weltraumaffen Originalton hörst und hast aber die Tagesschau-Kulisse im Hintergrund. Das ist schon krass, hat ein paar Jahre gedauert. Aber steht da, Tropfen hüllt der Stein wahrscheinlich. Hüllt den Stein wahrscheinlich. Definitiv. Der lange Arm der Weltraumwaffen. Schon eindrücklich erlebt. Wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, explodiert nicht nur der Preis an den Strombörsen. Auch unsere europäischen Nachbarn werden Opfer des Irrsinns der deutschen Energiewende. Ja, man könnte hier noch einfügen, und wenn doch die Sonne scheint und doch der Wind weht, dann explodiert auch der Preis, weil wir dann die Leute dafür bezahlen müssen, diesen Strom abzunehmen, weil wir die Speicher ja noch nicht haben. Also egal wie es ist, es explodiert auf jeden Fall der Preis. Olaf Scholz hat versucht, mit einem verfassungswidrigen Haushalt die Probleme seiner Regierung zu übertünchen, mit steigenden Sozialausgaben und Subventionen. Ich habe schon vor einem Jahr an dieser Stelle Christian Lindner aufgefordert, das Trauerspiel der selbsternannten Fortschrittskoalition zu beenden. Ich bin froh, dass der Bundesfinanzminister und die FDP am Ende dem Kanzler deutlich gemacht haben, dass sie diese verantwortungslose Regierungspolitik der Deindustrialisierung nicht weiter mitgehen. Der anschließende Rauswurf durch Olaf Scholz zeigt, der rot-grüne Konsens zum Schuldenmachen war dem Kanzler wichtiger als die Zukunft unseres Landes. Olaf Scholz setzt jetzt darauf, dass die Bürger vergessen, was er in seinen 3 Jahren als Bundeskanzler angerichtet hat. Dass sie nicht sehen, dass bei der SPD und auch bei den Grünen einer der wichtigsten Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft offenbar keine Rolle mehr spielt. Geld, das man ausgeben will, muss man zuerst einmal erwirtschaften. Die Vertrauensfrage macht den Weg frei für eine Neuausrichtung Deutschlands. Gott sei Dank ist dieser Spuk endlich vorbei. Ich meine, es ist voll komisch, dass das bei der Tagesschau läuft. Aber der letzte Satz ist halt falsch. Der Spuk ist nicht vorbei. Der Spuk wird nur neu lackiert und General überholen, dann spukt der ab Januar weiter. Tagesschau's Einblick war das hier wahrscheinlich. Oder ach, Tagesschau, oder? Oder News. Tagesschuster. Die Honigtagesfarbe. Ach, guck mal, kaum mache ich einen Witz, ist er schon da. WDR-Aussteiger beklagt massenhafte Zensur bei der Tagesschau. Genau. Der Herr Reitschuster sagt hier, ein altgedienter Journalist mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, wir wollen ihn Freddy nennen, Name der Redaktion bekannt, hat sich wohl den Artikel diese Affäre um die Telepolis-Artikel, über die wir vor 1 oder 2 Wochen gesprochen haben, ich glaube vor 2 Wochen, darüber, dass bei Telepolis alle Artikel von vor 2021 jetzt gelöscht werden bzw. archiviert werden und damit nicht mehr für die Leser zugänglich sind, weil man so die Redaktion sich nicht sicher sein kann, dass die im Einklang mit dem Qualitätsanspruch der Redaktion stehen. Andere Leute nennen das stalinistische Zensur, wie zum Beispiel der Herr Rötzer, der Telepolis gegründet hat. Und dieser Freddy hier, der hat halt gesagt, ja, das ist interessant und das habe ich während meiner Arbeit beim WDR nicht anders erlebt. Genau. Sein Instinkt hat Freddy auch in der neuen Heimat nie ganz abgelegt und sich im Sommer 2023 dran gemacht, im Tagesschau-Archiv nach alten Meldungen unter anderem zu dem Stichwort Messer zu suchen. Aus reiner journalistischer Neugier, wie er gegenüber reitschuster.de erklärt, und siehe da, für die Zeit bis Juli 2023 fanden sich Dutzende entsprechender Meldungen über Messerangriffe in Deutschland. Das ging so weit, dass dem Auswanderer die Ergebnisse einer Recherche schon bald zu sehr Magenschmerzen bereitet haben und ich lieber wieder mehr Zeit am Strand verbrachte. Dieser Selbstschutz hielt so ziemlich genau ein Jahr. Als Freddy sich vor wenigen Wochen dann doch wieder an den PC setzte, glaubte er seinen Augen nicht trauen zu können. Fast alle Meldungen waren bei der entsprechenden Stichwortsuche wie von Geisterhand aus dem Tagesschauarchiv verschwunden. Der Insider schickte uns eine 26-seitige Word-Dokumentation über die ehemals noch im Archiv vorhandenen Meldungen über Messerangriffe in Deutschland und dazu folgenden Hinweis. Die Seiten 5 bis 22 decken nur den Zeitraum von Mai bis Mitte Juli 23 ab. Gibt man heute, 17. Dezember, das Stichwort Messer im Tagesschau-Archiv ein, erhält man folgendes Ergebnis für diesen Zeitraum. Im Mai 23 blieb nur eine Meldung über. Ob es daran liegt, weil in diesem Fall ein deutscher Polizist mutmaßlich in Notwehr auf einen Bewohner eines Flüchtlingsheims schoss, ist reine Spekulation. Komisch ist es aber schon. Im Juni 23 findet man bloß eine Meldung zum Prozessauftrag gegen den Mörder aus Eritrea, der im Dezember 22 zwei junge Mädchen niedergestochen hatte. Im Juli 23 ist kein Eintrag mehr vorhanden. Man könnte meinen, es sei hier auch regelrecht gesäubert worden. Im Sommer 23 hatte ich noch 40 Meldungen mit dem Stichwort Messer. Jetzt erweckt das Archiv den Eindruck, alles sei Friede, Freude, Eierkuchen. Ich befürchte, dass Telepolis nur eine von vielen Plattformen ist, die derzeit im großen Stil die Geschichte korrigieren. Und dies in den meisten Fällen anscheinend ganz still und heimlich. Es ist halt schon übel. Ich weiß nicht. Also halt einfach weg mit Archiven. Und nein, der ominöse Schwund von Meldungen über offenbar unliebsam gewordene Fakten ist nicht etwa auf ein turnusmäßiges Ausmisten älterer Artikel zurückzuführen. So finden sich im Tagesschau-Archiv durchaus Artikel, die schon in den 2000er Jahren publiziert wurden. Krass. Kann sich jeder denken, wie das irgendwie in Zukunft laufen wird. Ja, zeigen Sie doch mal. Sie erzählen uns ständig von Messerangriffen. Wo ist denn die Statistik? Ja, googeln Sie mal. Ja, das Archiv haben wir auch löschen lassen. Und jetzt? Ja, Google macht ja bestimmt sogar noch mit bei der Zensur. Ja, die sind ja auch relativ krass. Also, die haben ja auch damals beim Trump-Attentat. Also, ja, ein bisschen so. Na, wenn sie evil wären, dann würden sie es ja nicht zensieren wahrscheinlich. Ja, vielleicht genau. Ist der Dr. Google in Wirklichkeit der Dr. Evil. Ah, jetzt kommen wir voran. Ja, definitiv. Ja, und da jetzt Winter ist, können wir auch kein Blümchen pflücken, ob er jetzt Takia macht oder nicht. Das stimmt. Ich sage Dr. No. Und bei der Geschichte hier muss man aber noch sagen, dass das jetzt natürlich Hörensagen ist. Ne? Also. Ja gut, das ist ein Journalist und der hat eine Quelle und der vertraut ja und hat das veröffentlicht. Ja, ich will es ja nur nochmal dazu sagen. Ist es, ja klar, es ist natürlich Alternativmedien, es ist natürlich nicht, aber es kann ja jeder mal nachprüfen, wie es aussieht, wie viel. Das kann man ja leider nicht nachprüfen, weil die Sachen, die internet-facing sind, auf jeden Fall, die werden gelöscht, regelmäßig. Das ist ja dieser Deal, den sie haben, dass die Sachen immer nur maximal für ein Jahr oder so online sind. Aber er sagt doch, es stehen weiterhin Sachen auch von. Ja, aber dann wird er ja damit ja wohl hoffentlich irgendein Archiv meinen, was nicht ins Internet geht, weil. Oder die haben dann Deal, dass sie es dann wieder einstellen können, aber das würde dann den ganzen Artikel hier halt eben eigentlich sagen, dass er halt eben Quatsch redet, weil. Also dieses turnusmäßige Löschen, das gibt es auf jeden Fall. Das ist ja in dieser Abmachung mit den Verlagen. Ja, genau, wegen Wettbewerbsvorteil, weil die Öffentlich-Rechtlichen mehr rauspumpen können. Es ist irgendwie, dass es einen Wettbewerb verzerren könnte, wenn alles online bleibt und deswegen müssen sie es raushauen. Also. Das Schaf im Chat sagt, das echte Archiv ist ÖRR intern. Da kommen nicht mal Wissenschaftler ran. Das die da löschen wäre allerdings krass. Okay, ja, das hätte ich mir so gedacht. Das Schaf im Chat haben wir ja schon geklärt. Das ist ja der gute Lutz Olaf. Schöne Grüße. Der kennt sich ja auch aus. Also, das soll auch Hand und Fuß haben. Solides Halbwissen. Ja, und es ist Reitschuster, Horus Lubakal. Aber ja. Ja, deswegen sage ich ja auch. Möchte aber auch sagen, nicht das einfach jeden, aber ich habe es jetzt mit reingetan, auch weil der journalistische halt Arbeit macht, auch wenn man den vielleicht, wenn er umstritten ist oder wie auch immer, möchte ich eine Geschichte schon zumindest besprechen. Ne? Ja, genau. Und deswegen habe ich das jetzt auch gehört. Und wir haben ja auch darauf hingewiesen, dass das halt eben, er das ja sagt, dass sich da auf eine Quelle beruft, was man halt nicht prüfen kann. Ne. Und dann mit einem Körnchen Salz. Ich meine, die Tagesschau haben wir ja auch voll oft und das ist keine seriöse Quelle. Ja, stimmt. Also. Oder dieser, wie heißt dieser Laden? Bunter Tag? Deutscher Bundestag, da steht es. Ja, genau. Endlich, Leute. Darauf haben wir alle gewartet. Ein Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films ist diese Woche verabschiedet worden. In Klammern Filmfördergesetz, FFG. Ja, manche wollen ein paar Filme finanzieren. Problem und Ziel. Die Filmförderung durch die Filmförderungsanstalt wird durch die Filmabgabe finanziert. Die Erhebung der Filmabgabe nach dem Filmfördergesetz FFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 2023, also so lange ist es ja, dass es das letzte Mal geändert haben, jetzt schon wieder ändern, endet am 31. Dezember. Ach so, verstehe. Ja, da macht das auch Sinn. Da die Filmförderung der Filmförderungsanstalt weiterhin unverzichtbar ist. Damit wir weiterhin Perlen wie Fuck You Goethe 3 oder die Vampirates sehen können. Um die Leistungsfähigkeit der deutschen Filmwirtschaft zu erhalten. Und andere geeignete Finanzierungsmöglichkeiten hierfür nicht zur Verfügung stehen, soll die Erhebung der Filmabgabe fortgesetzt werden. Erhebung der Filmabgabe. Privatkapital existiert ja nicht. Erhebung der Filmabgabe heißt übrigens, für alles, was ihr euch in Deutschland anschaut, nimmt der Staat was weg. Vollkommen egal, ob das ein amerikanischer Blockbuster ist oder ein, keine Ahnung, Kinderfilm. Inuit Super 8 Arthouse-Film oder irgend so ein Rotz aus Deutschland, überall ist diese Filmförderungsabgabe mit drauf. Um dann das ist voll gut, da sitze ich dann mit meiner Tochter im Kino und kann mir denken, ich finanziere Leute mit, die sonst kein Geld bekommen haben. Ja, voll gut. Manta 3 zum Beispiel. Oh, in den Kinos geht es ja jetzt auch nicht so super geil. Ne? Also. Ja, die bringen ja auch nichts Vernünftiges mehr, sind sie doch selber schuld. Ja, die produzieren das ja auch selber, ja. Ja, die leiden am meisten unter dem Mist, der gerade passiert. Ja. Also bei mir in Hannover ist das so, dass es jetzt alle naselang so Special-Sachen gibt, irgendwelche Übertragungen von Opernvorstellungen und so ein Zeug. Also wenn man mir eine Klassikerreihe anbieten würde, da würde ich mir Gedanken machen, so die Brücke am Quai, Lawrence von Arabien, Ben Hur. Ja, scheint es ja auch schon hin und her zu geben. Wo war das? Für mich ist da Voraussetzung, dass das alles mit Originalton ist, weil diese Synchro-Scheiße gucken. Wo war das zum Beispiel, die ist so großartig. Erzähl mir nichts. Ich hätte gern einen 8 Stunden langen Dune-Remake ohne eine einzelne Zeile Dialog. Das hätte ich gern. Besonders in extra emotionslos und kühl. Ja. Und stilistisch. Ach, Tigelinus. Und ich bin hier. Und der muss dann aber zweiteilig sein. Atmosphärischen Geräuschen von Hans Zimmer unten drunter. Ja, genau. B. Lösung. Semikolon nutzen. Fortführung der Abgabenerhebung nach dem FFG für weitere 5 Jahre. 5 Jahre sowie grundlegende Modernisierung, Verschlankung und Anpassung des Gesetzes mit folgenden Zielen und Schwerpunkten. Abbau von bürokratischem Aufwand im Rahmen der Förderung bei gleichzeitig erhöhter Erhöhung der Transparenz und Effizienz der Förderverfahren und Entscheidungen sowie Erhöhung der Selbstverwaltungsautonomie der Filmförderungsanstalt durch Steigerung ihrer untergesetzlichen Regelungsbefugnisse. Wisst ihr Bescheid? Trendschärfere Ausgestaltung der Aufgabenzuweisung für die Organe der Filmförderungsanstalten. Buzzword. Noch stärkere Verankerung von Diversität, Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Antidiskriminierung, unter anderem Einrichtung eines Diversitätsbeirats sowie verbesserter Zugang zu barrierefreien Filmfassungen. Dann haben die da ein Gremium, wo einer sitzt, der den ganzen Tag nur sagt, das sind nicht genügend Schwarze drin. Ja, bring mal eine Trans. Da müssen mehr kleine Männer in dem Film. Oder Alice heißt das, will mehr Frauen, die irgendwie gegen das Patriarchat kämpfen. Super. Und wieder sind ein paar Freunde von der Grünen Partei mit Geld versorgt. Im Rahmen des Diversitätsbeirats. Ist das nicht wunderbar? Angemessene Beteiligung der drehbuchschreibenden und regieführenden Personen An der Produktionsförderung. Okay. Mehr Geld für die Leute, die da Regie führen und Drehbuch schreiben. Starke Automatisierung und Vereinfachung, ja, die herrscht da schon vor im deutschen Film. Wenn Hauptperson schwarz und lesbisch, dann ja, sonst nein, weißer Mann, nein, weiße Frau, nein, weißes Kind, nein. Ja, so einfach ist das. Automatisierung. Sowie Modernisierung der Förderung, insbesondere Umstellung auf eine vollautomatische Produktions- und Verleihförderung, sowie eine teilautomatische Projektkinoförderung bei gleichzeitigem Wegfall der dafür eingesetzten Förderkommissionen und des für deren Bestellung aufwendigen Verfahrens sowie erweiterte Antragsberechtigung in der Kinoförderung und niedrigschwellige Zugangsvoraussetzungen in der Produktions- und Verleihförderung, da habt ihr es. Ja, wenn ich mir jetzt hier die lokale Kirche miete und da einen Film vorführen möchte, dann werde ich davon nicht erfasst, weil es ist jetzt automatisiert. Aber die Bestehenden, die kriegen es weiterhin und zwar automatisch, oder wie? Ist dann nicht der Funnybot von South Park, sondern ist dann ich bin automatisierter, vereinfachter, moderner Förderungsroboter. Diesen Weiß verschwinden Sie aus dem Büro. Ich kann riechen, dass Sie heterosexuellen Verkehr hatten. Entfernen Sie sich. Bipapup. Das ist also ein Gesetz zur Förderung von Kulturmarxismus, hervorragend. Und zum Gelder verteilen. Ich liebe es. Menschen sind nicht divers. Conclusio, Menschen müssen ausgerottet werden. Bipo, piep. Alternativen keiner. Umstellung der Abgabe der Kinos auf eine kinobasierte Abrechnung. Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. Nee. Das ist auch wirklich Kino sehr gehen. Geil. Es besteht kein Erfüllungsaufwand. Nö, wir haben das Geld ja schon. Streichung der Ersetzungsbefugnis für einen Teil der Abgabe der Fernsehveranstalter durch Medialeistungen. Wisst ihr Bescheid? Beendigung der Erhebung der von den Videoprogrammanbietern entrichteten Filmabgabe mit Ablauf des Jahres 2027. Piep, boop, piep, piep. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. 100 pro. Ich stelle mir jetzt einen Wecker. Das ist für Streamingdienste, glaube ich, ne? Ja. Oder es ist wortwörtlich für Videoverleih wahrscheinlich. Würde ich dir sogar zutrauen. Ja, genau. Ja. Ja, sie haben wieder nicht zurückgespult. 50 okay. Cent extra. Die Videoverleiher, die dürfen 2027 aufhören. Die 3-6 Kinos, die es in Deutschland noch gibt, atmen auf, aber erst 2027. Wer zahlt das jetzt? Fragt das solide Halbwissen. Ja, am Ende wir. Egal. Die Kinos, Netflix, die TV-Sender, am Ende wir. Ja, eben. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. Guck mal, die haben was zu tun hier. Ist doch gut. Die scheiß Wirtschaft können endlich was machen für ihr Geld. Für die Wirtschaft wird insgesamt von einem jährlichen Mindestaufwand in Höhe von rund 0,74... Minderaufwand, okay. Von 0,74 Millionen Euro ausgegangen. Ein einmaliger Umstellungsaufwand wird nicht erwartet. Im Sinne der One-In-One-Out-Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Erfüllungsaufwand in der Wirtschaft in diesen Regulierungsvorhaben ein Out von 0,74 Millionen Euro da. Ist das alte Rein-Raus-Spiel aus das was? Ist wahrscheinlich. Aber automatisch und mit mehr Diversität. So viel ist das Patriarchat. Das wird mit der Einfrage. Gilt die Videoprogrammanbieterförderung auch für Betamax? Ist halt auch nochmal eine Frage. Müssen wir auch noch raus. Bald schon. Wenn das unter der Ladentheke nur Betamax gibt, dann... Ich finde es spannend, dass sie dir erzählen, dass sie jetzt automatische Förderung haben, aber überhaupt nicht beschreiben, wie dieses automatische Förderungsding aussehen soll. Wisst ihr noch die letzte automatische Förderung, als wir in China die tollen Klimaschutzprojekte automatisch gefördert haben? Ja, hervorragend. Wie das gelaufen ist? Ja. Wisst ihr das noch? Ja, das war doch, dass man am Ende nicht wusste, wo das Geld hin war und es irgendwie 95% Fake-Projekte waren. Aber man hat gefördert. Aber man hat gefördert. Darum geht es ja auch. Gut. Genau. Und wie gesagt, diese Geschichte, weil es ja gerade gefragt wurde, wer es bezahlt, das gibt es schon ewig. Also ich weiß, dass es mindestens seit den 90er Jahren diese Scheiße schon gibt, dass wir uns das leisten. Also deutsches Kino fördern, indem halt von jeder Kinokarte und allem anderen irgendwie ein gewisser Betrag halt abgeht, ein paar Euro für diese Filmförderung. Ja, es wird mit einer Einsparung von jährlichen Bürokratiekosten für wegfallende Informationspflichten in Höhe von 1,5 Millionen Euro gerechnet. Zusätzlich entstehen jährliche Bürokratiekosten für neue Informationspflichten in Höhe von etwa 800.000 Euro. Das ist ein Riesenunterschied. Hervorragend. Erfüllungsaufwand der Verwaltung. Für die Verwaltung wird eine Reduzierung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Höhe von etwa 1,4 Millionen Euro auf Ebene des Bundes erwartet. Durch die Umstellung des Fördersystems auf eine übergreifend automatisierte Förderung werden jedoch eine einmalige Umstellungskosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro erwartet. Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand von Ländern und Kommunen sind nicht zu erwarten. Ja, und man hätte das natürlich auch einfach alles bleiben lassen können, aber es war ja alternativlos, wie wir hier gelesen haben. Weitere Kosten. Ah, du wolltest noch was sagen, Ewe? Mich stört es massiv, dass ich nicht erfahre, wie die automatische Förderung aussieht. Ich keine Ahnung, wenn ich Geld höre und automatisch zur Verfügung stelle. Vielleicht sollten wir einfach mal einen Weltraumaffenfilm vorschlagen mit Paul Krauthausen, Tarek Tesfu. Ich mache dann Serienbrief und tue jeden einzelnen Stream als extra Kinofilm vorschlagen. Das ist auch eine gute Idee. Und dann machen wir einen großen Reibach. Und dann kaufen wir uns einen Panzer und fahren auf die AA-Stiftung. Wir bauen so ein Teleinformationsding. Kann ich mir stattdessen auch ein Haus am Meer kaufen? Guten Tag. Nein, wir brauchen einen Panzer. Guten Tag. Hier ist die automatische Filmförderung des Bundes. Drücken Sie 1. Drücken Sie einen Filmförderung. Drücken Sie 2, wenn Sie Til Schweiger sind, damit wir die erschwerte Stimmerkennungssoftware. Wenn Sie diese Informationen in anderen Sprachen wie Türkisch und Arabisch erhalten wollen, bleiben Sie bitte einfach in der Leitung. Ja, weitere Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, das ist nämlich das, was bezahlt wird, sind nicht zu erwarten. Genau, ist genauso teuer wie bisher auch. Die Umstellung auf eine kinobasierte Abrechnung der Kinoabgabe wird für einige Kinos zu Mehrbelastung führen. Aber das hat keinen Einfluss auf Verbraucherpreise. Nee, niemals. Nein. Insgesamt ist mit der Erhöhung des Ablaufaufkommens in Höhe von 2,2 Millionen Euro zu rechnen, die aus dem Nichts kommen und euch nichts kosten. Automatisch. Die Mehrbelastung pro Kino ist jedoch im Verhältnis zum Gesamtumsatz der betroffenen Kinos so gering, dass nicht mit einer Erhöhung der Eintrittspreise zu rechnen ist. Hätten Sie gerne Butter auf Ihre Diversität? Salzig oder süß? Obwohl, das mit der Butter ist doch auch ein Scam. Überall posten sie, wie teuer Butter ist. Ich war die Tage beim Lidl, 1,99 Sonderangebot. Wie geht denn das, wenn das eigentlich knapp ist? Ja, normal kostet die aber 15 Euro. Dubai Butter. Genau. Mit so einem grünen Pelz oben drauf. Nee, aber die Preise sind schon echt hochgegangen. Also Bier kostet jetzt 1,50 Euro, Elefantbier. Also das Schwarze. Das war früher Bünstinger. Allein Elefant, das ist Starkbier. 1,5 Liter Pepsi Max habe ich Anfang des Jahres noch für 1,29 gekauft. Kostet jetzt 1,59. Zack, bumm. Jetzt so wie der Russia Elefant Max nicht nötig. Elefant Max. Allenfalls käme eine Erhöhung der Preise von Abonnements von Bezahlfernsehen in Betracht, weil die Anbieter zukünftig höhere Barleistungen erbringen müssen und nicht mehr einen Teil der Barleistungen durch Medialeistungen erbringen können. Zum einen können diese jedoch gegebenenfalls durch eine erfolgte Vermarktung der entsprechenden Werbezeiten teilweise kompensiert werden. Okay. Erfolgreiche Vermarktung. Also die müssen sich selber drum kümmern, heißt der Satz. Kümmert euch selber drum, dass ihr das Geld wieder reinkriegt. Und ich meine, auch Vermarktung von Werbezeiten kostet am Ende den Verbraucher Geld. Kostet immer den Verbraucher Geld. Zum anderen ist äußerst fraglich, ob diese Kosten der Veranstalter im wettbewerbsintensiven Markt des Home Entertainments an die Endverbraucherinnen und Endverbraucher weitergegeben werden. Egal, ich habe es mir noch gar nicht durchgelesen. Das bedeutet ja so viel wie, die hören nicht auf zu produzieren, keine Angst oder was. Also. Da wäre ich mir mal nicht so sicher, ob nicht in nächster Zeit irgendwann noch ein paar von diesen Streaming-Service-Anbietern echt extreme Probleme kriegen mit dem Cashflow. Hallo Disney. Ja. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, hallo, hier ist Amazon International. Yes, hello Amazon. This is Claudia. Do you know me? I want to make everything automatic. Can you make the Herr der Ringe even more stockschwul? I'm calling you because of the FFG. Wait, there is my good friend Kathleen Kennedy in the line. Wait. Ja, we think it's not gonna be more expensive. You not make more expensive, don't you? I told everyone, it's not gonna be more expensive. Ja, endlich wieder mehr Zensur. Öffentlich finanzierte Bibliothekare drängen Lesern mit einem Index der gefährlichen Bücher ihre Weltsicht auf. Das Lustige ist halt, wenn ich noch jünger wäre und noch mehr lesen wollen würde, ich hätte halt direkt diese gefährliche Liste genommen und nur das gelesen. Ja, hier haben wir Norbert Hering, seines Zeichens Wirtschaftsjournalist. Unter anderem Handelsblatt, hat auch Bücher geschrieben. Zum Beispiel eins, das sich kritisch mit der Abschaffung des Bargelds auseinandersetzt. Und hier, das ist ein privater Blog, sieht ein bisschen 90s aus, aber der Artikel ist interessant. Er deckt hier für mich zumindest auf, dass die deutschen Bibliothekare einen sogenannten Expert-Innenzirkel haben, der Bücher auflistet, die mit Warnhinweisen versehen werden sollen. Diese sollen dafür sorgen, dass Bibliotheksnutzer keinen Thesen Glauben schenken, die den für die regulierenden und den Zeitgeist akzeptablen Meinungskorridor verlassen. Wie hier ein Berufsverband Steuergeld nutzt, um eigene politische Vorlieben zu befördern, ist mehr als fragwürdig. Ein Nutzer der Stadtbibliothek Münster und Leser dieses Blogs wollte von der Bibliothek wissen, warum in einigen Büchern auf der ersten Seite Aufkleber mit folgendem Inhalt angebracht sind. Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Der Inhalt dieses Werkes ist unter Umständen nicht mit den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft vereinbar. Dieses Exemplar wird aufgrund von Zensur und Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt. Ich würde erstmal schallend lachen, dann würden alle sagen, psch, das ist eine Bibliothek hier. Aber das ist ja wohl ein Witz. Also gerade dieser Nachsatz, den finde ich so unsagbar verdammend. Dieses Exemplar wird aufgrund, ne, das ist ein gefährliches Buch und im Endeffekt heißt der Nachsatz auf eigene Gefahr lesen. Ich meine, da wird ja aufgezeichnet in so einer Bibliothek, was du liest. Ab wie viel von den Punkten werde ich denn beim Haldenwang gemeldet, liebe Stadtbibliothek Münster? Man scheint sich dafür entschuldigen zu müssen, dass man die betreffenden Bücher im Programm hat und weist den Nutzer darauf hin, dass die Thesen der Autoren besonders kritisch hinterfragen sollen, weil sie sich abseits der Mitte des politischen Spektrums bewegen. Das wird ausgedrückt mit dem Hinweis, dass das Buch unter Umständen mit nicht mehr bezeichneten Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft unvereinbar war. Dann hat er wohl nachgefragt. Dann hat ihm die Bibliothek zurückgeschrieben. Man fühle sich zwar auch der Meinungsfreiheit verpflichtet, aber allerdings haben auch öffentliche Bibliotheken einen Bildungsauftrag einzuhalten, der sich darauf bezieht, inhaltlich Stellung zu nehmen, wenn Quellen in Büchern nicht nachweislich korrekt recherchiert sind, beziehungsweise wenn Büchern gefälschte Fakten und Thesen verbreiten, vorrangig im medizinischen Bereich bei umstrittenen Behandlungsmethoden. Weiß ich nicht, ist das so? Habt ihr einen Bildungsauftrag zu sagen, das ist gut und das ist böse? Wie ist das? Haben dann Museen auch so einen Auftrag und können dann sagen, das ist gut, das ist böse? Kann man ein eigenes Museum für die böse Kunst machen? Vielleicht eine Wanderausstellung, wo den Leuten nochmal gesagt wird, dass das böse ist? Wisst ihr, dass mich das irgendwie ziemlich unruhig macht, wenn ich immer mehr so kleine Puzzleteile zusammensetzen kann von einem totalitären Staat? Ist halt schon eigentlich gaskrank. Ich keine Ahnung. Also ich finde das heftig. Also einen extra Index aufmachen. Also wow. Also ja, und warum? Ich meine, wir wissen, das hört nicht auf. Ne? Also jetzt ist es halt vielleicht bei wissenschaftlichen Büchern oder journalistischen Büchern, aber das da kommen halt dann in die anderen Bücher, kommt dann rein, dieses Buch wurde in einer Zeit geschrieben, rassistische Stereotypen. Kein Buch ohne Aufkleber oder was. Außer halt den guten Büchern mit dem Regenbogeneinband, oder? Und ich meine, wenn alle Bücher einen Aufkleber haben, braucht man die Aufkleber dann überhaupt? Oder kann sich der halbwegs gebildete, lesende Mensch vielleicht denken, dass Bücher aus dem 17. Jahrhundert eine andere Welt sich darstellen als Bücher aus dem 19. Jahrhundert? Brauchen wir den ganzen Unsinn überhaupt? Die Bibliothekare vertreten also die bei den Zensoren aller Art beliebte unwissenschaftliche Auffassung, dass es bei medizinischen Behandlungsmethoden und anderen wissenschaftlichen Streitfragen eine objektiv feststellbare Wahrheit gebe. Eine, die selbst ein Bibliothekar ohne einschlägige wissenschaftliche Ausbildung als solche erkennen kann. Wenn man sich vor Augen führt, was in früheren Zeiten alles Konsens in der Medizin und allgemein in der Wissenschaft war, so kann es einem vor einer solchen antiwissenschaftlichen Einstellung nur grausen. Dass es mit den Grundsätzen demokratischer Gesellschaften unvereinbar sein kann, in medizinischen oder anderen wissenschaftlichen Fragen vom veröffentlichten Konsens abzuweichen, ist eine sehr eigenwillige Interpretation dessen, was demokratische Gesellschaften ausmacht. Das ist umso bedenklicher, als die wichtigsten digitalen Informationsmedien, Google und Wikipedia, ebenso wie die wichtigsten sozialen Medienplattformen schon länger diesen abschüssigen Weg gehen und von der Obrigkeit gut geheißene Meinungen und Informationen gegenüber Abweichenden massiv bevorzugen, sodass man letztere mit Google oft kaum noch findet, bei Wikipedia nur noch einseitig in einer diskreditierenden Einkleidung. Dann gibt es eine Geschichte über das Buch Putin, Herr des Geschehens von Jacques Baud. Da geht es um den Ukraine-Konflikt. Und auch das hatte einen Aufkleber. Der Verlag Westend bewirbt es so. Auf der Grundlage von Dokumenten, die hauptsächlich von der USA, der Ukraine, der russischen Opposition und internationalen Organisationen stammen, stellt dieses Buch einen sachlichen Blick auf die Realität dar und öffnet die Tür für eine vernünftige und ausgewogene Einschätzung des Kriegs in der Ukraine. Und dann haben sie auch gefragt, warum ist der Aufkleber drin? Und dann gibt es eine Empfehlung. Eine Empfehlung des bibliothekarischen Besprechungsdienstes, und dem ist diese Bibliothek gefolgt. Aus dieser Empfehlung wird dann zitiert: Bord analysiert Medien aus verschiedenen Ländern in Bezug auf ihre Berichte über den Krieg in der Ukraine. Er prüft Zitate, vergleicht Quellen und führt Belege an, die auf unseriösen Journalismus hindeuten. Sein sachlicher Blick unterscheidet sich von vielen anderen Publikationen. Warum deutet es nur auf unseriösen Journalismus hin und ist nicht unseriöser Journalismus? Ja, ab wann darf ich ab wann quakt es genug, dass ich die Ente erschießen darf? Ja, genau. Ja. Weil sich also der sachliche Blick von Jacques Bord sich von vielen Publikationen unterscheidet, sieht man sich berufen und berechtigt, Autor und Buch mit einem Warnhinweis öffentlich der Demokratiefeindlichkeit zu verdächtigen. Das ist mit Verlaub totalitär und nicht mehr weit entfernt von der Bücherverbotsliste Index Librorum Prohibitorum der katholischen Kirche oder den DDR-Giftschränken für Bücher von Klassenfeind. Die Instanz, die sich berufen fühlt und anmaßt, darüber zu entscheiden, was wissenschaftliche Wahrheit und korrekte politische Haltung ist, heißt Berufsverband Information Bibliothek und sitzt in Hamburg. Offenbar sieht es dieser Berufsverband der Bibliothekare als Teil seines satzungsgemäßen Dienstes an der Entwicklung des Bibliotheks- und Informationswesens, einen Index mit unerwünschten Thesen zu erstellen. Vielleicht haben ja Mitglieder eine Ahnung hierzu. Vielleicht entwickeln auch manche Kommunen eine Meinung dazu, wenn sie davon erfahren, dass Bibliothekare das Geld der Steuerzahler, mit dem deren Arbeit finanziert wird, dazu nutzen, den Lesern ihre nicht rechte politische und weltanschauliche Meinung aufzudrängen. Auf der Netzseite des einschlägigen BIB-Projekts Medien an den Rändern ist eine Mailadresse angegeben, unter der man dem BIB Anregungen geben kann. Was für Leute der Gruppe angehören, die den Bibliothekaren bundesweit Empfehlungen gibt, vor welchen Büchern das interessierte Publikum zu warnen ist, lässt aufhorchen. Der BIB hat einen Expert in Zirkel Medien an den Rändern, der sich potenziell inopportune Bücher anschaut und bei Bedarf Empfehlungen abgibt. Eines der sechs Mitglieder stellt sich folgendermaßen vor. Christian Meschko ist ein Bibliotheks-, Informations-, Politikwissenschaftlich und unter anderem auch historisch und literarisch daran interessiert, die oft als alternativlos dargestellten Fassadenpersönlichkeiten spätkapitalistischer Gesellschaften im selbstironischen Rezitierwettbewerb von Coolness, Sex, Gewalt und narzisstischer Machtdemonstration schön in ihre Einzelteile zu zerlegen. Was? Sechs Mitglieder und einer davon ist ein kompletter Linksradikaler? Das fängt gut an. Ein anderes Mitglied ist Professor Tom Becker, der an der FH Köln Bibliothekare ausbildet und so praktischerweise beim Nachwuchs gleich das Verständnis für deren künftige Aufgabe wecken kann, die in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkten Leser vor den Verlockungen weltanschaulich fragwürdiger Thesen zu schützen. Die Inquisitoren beschreiben die Ziele ihres Projekts so. Medien an den Rändern thematisiert nicht nur politische Literatur am rechten Rand, sondern greift generell Medien auf, die umstritten hinsichtlich ihrer Erwerbung sein können. Vom Bilderbuch über das medizinische Sachbuch, von Musik-CDs bis zu religiös-esoterischen Publikationen. Die Mitwirkenden hoffen, den KollegInnen die vielfach gewünschte Orientierung in der kontroversen Auseinandersetzung mit Medien an den Rändern geben zu können und zu einer fundierten Urteilsbildung bei umstrittenen Werken beizutragen. Auch wenn mein Herz links schlägt, sagt hier der Autor, bin ich überzeugt, dass es mit demokratischen Prinzipien unvereinbar ist, wenn ein Verband steuerfinanzierter Bibliothekare sich aufschwingt, einseitig politische Literatur am rechten Rand auf weltanschauliche Vertretbarkeit, also Vereinbarkeit mit ihrer Weltanschauung zu prüfen und den Bibliotheksnutzern ein abwertendes Urteil aufzudrängen. Auf der Netzseite findet sich passend dazu eine Fachdebatte zum Umgang mit rechten Werken, aber nirgends etwas zum Umgang mit linken Werken. Die weiterführende Literatur, die angeführt wird, nennt 14 Mal im Titel rechtspopulistisch, rechts, rechte Verlage und andere Begriffe mit der politischen Positionsbestimmung rechts. Links kommt als solche nicht vor. Dabei hat die Welt durchaus schlimme Erfahrungen mit menschenfeindlichem linken Totalitarismus gemacht. Erinnert sei an Stalin, Pol Pot und Mao. So, und dann gibt es als letztes noch eine Besprechung des Buchs Corona-Fehlalarm der Professorin für Biochemie Carina Reiß und des Professors für medizinische Mikrobiologie Sucharit Bhakdi, das natürlich auch einen Aufkleber hat. Das Buch stand lange Zeit an der Spitze der Sachbuch-Bestsellerliste. Die Rezensenten sind zwei Studenten von Professor Tom Becker an der Fachhochschule Köln. Dass dieser meint, eine Rezension dieser Qualität und dieses Inhalts als Empfehlung an alle deutschen Bibliothekare zu veröffentlichen und gar als beispielhaft hervorheben zu können, sagt sehr viel über das Projekt aus, nämlich dass es nur um die richtige Haltung geht und Meinungsfreiheit dagegen zweitrangig ist. Die abschließende Empfehlung der beiden Studenten lautet: Aus den genannten Gründen und den aufgeführten Meinungen anderer AutorInnen lässt sich das Buch in die Kategorie Medien an den Rändern einordnen. Eine Anschaffung in einer Bibliothek sollte ordentlich geprüft werden. Empfehlenswert ist, hier eine enge Kontextualisierung vorzunehmen. Hierbei könnte man Hinweise im Buch hinterlegen, die zum Beispiel aus einem QR-Code oder zuverlässigen Quellen bestehen, die auf fachlich fundierte Rezensionen oder Stellungnahmen von Institutionen verweisen. Also die wollen in das Buch QR-Codes reinstempeln, um dann auf der Webseite sagen zu können, das stimmt gar nicht oder wir sehen das anders. Oder ein anderer Wissenschaftler hat gesagt, das ist ganz anders. Das ist nur ein Schritt vor Orwell. Das wird damit begründet, dass der Regierung ein Großteil an der Schuld an der Pandemie angelastet werde und behauptet werde, es handele sich um eine Medienepidemie. Die Effektivität der Maskenpflicht in Frage gestellt wird, der Herr Drosten nicht mit seinen Titeln genannt wird, verschiedene und wahrscheinlich auch berechtigte Aspekte der Pandemie nur aus einer Perspektive behandelt würden. Die Anzahl der aufgeführten Quellen sei so groß, dass sie vom Leser, sprich Rezensenten, nicht ordentlich gesichtet und auf ihre Qualität hin und überprüft werden konnten. Seid ihr alle irre? Ich meine, welches halbwegs dicke wissenschaftliche Werk ist denn dann noch jemandem zumutbar? Wenn es darum geht, ich meine, wie soll ich denn in meinem Lieblingsbuch über römische Geschichte alle Quellen prüfen? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich das noch lesen kann. Und was ich auch geil finde, dass die breite Bevölkerung ihr Vertrauen die Autorinnen als promovierte WissenschaftlerInnen setzen könnte, es sich aber eher um eine kritische Abhandlung handelt. Die haben einen Doktortitel und schreiben das auch noch auf den Buchdeckel. Wir müssen die Leute doch warnen. Dass der Titel neugierig machen und ein breites Publikum anlocken soll. Ja, das, also da bin ich jetzt mal einer Meinung, das geht gar nicht. Dass ein Autor einfach einen schmissigen Titel macht, der die Leute anlockt. Wo kommen wir denn da hin? Wir sind ja hier im Buchhandel, nicht irgendwie im Zirkus. Alter Schwede. Es liegt mir fern, die beiden studentischen Rezensenten kritisieren oder bloßstellen zu wollen. Ich finde es okay, dass er sehr anonymisiert. Das sind da Studenten, die stehen natürlich im Abhängigkeitsverhältnis. Das sagt er hier auch. Man möchte vielleicht auch eine gute Note haben in dem Projekt und so weiter und so fort. Meine Kritik richtet sich vielmehr an Professor Becker und seine selbstherrlichen Kollegen im ExpertInnen-Zirkel und einen Verband, der diesen Zirkel eingerichtet hat und gewähren lässt. Mein Vorschlag, diskutieren Sie das mit dem BIB, vor allem wenn Sie dort Mitglied sind, den Verantwortlichen Ihrer Stadtbibliothek, soweit Ähnliches dort stattfindet, sowie mit den in den Kommunen und für die Stadtbibliothek verantwortlichen Gremien und Politikern. Sollte mir jemand eine Liste der vom BIB zur Warnung oder Nichtanschaffung empfohlenen Bücher zugänglich machen können, würde ich diese gern veröffentlichen. Also wenn hier irgendwelche Bibliothekare... Als Tabalot, die Liste ist nicht öffentlich, was sie zensieren wollen. Ah, das ist Haram. Nee, das ist eine interne Liste von diesem Bibliothekarsgremium. Das war jetzt ein bisschen länger, aber ich finde, das ist ein total wichtiger Artikel. Und der sollte ruhig auch in seiner Gänze oder fast Gänze zur Aufführung kommen. Weil das ist, also mir macht das Angst. QR-Codes in Bücher stempeln, ey. Wo soll das hinführen? Darf jetzt jeder Hanswurst irgendwie bei Goethe irgendwo drunter schreiben, er hat niedergedacht, oder was? Das ist unglaublich. Nur welche mit Hans-Wurst-Zertifikat. An der Deutschen Universität. Ja. Kritische Hans-Wurstologie. Apropos. ja. Es ist nicht der Parodielens. Nee, muss ich echt aufpassen. In letzter Zeit bin ich so oft auf den Parodielens reingefallen. Parodielens? Ja, Ruprecht Parodielens, das ist so. die Parodie-Version. Sieht genauso gar nicht aus. Gesehen. Und redet halt, ich meine, es ist schwierig. Du kannst ihn nicht, ich meine, wir können ja uns jetzt, wir lesen ja jetzt gleich diesen Tweet, wie soll ich den parodieren? Das ist Poe's Law, in 50% der Fälle kann ich dir nicht sagen, ist das jetzt der echte oder nicht der echte. Spoiler, mit geschützter Meinungsfreiheit hat dieser Post von Musk nichts mehr zu tun. Genau, der Post ist only the AfD can save Germany und was der Polens da, der hat das so ein Screenshot gemacht und nicht gequote-tweetet und der hat hier wegretuschiert, dass sich das auf so ein Ding von der Naomi Seib bezogen hat. Hat ja vorhin schon gemeint. Und ja, und er schreibt nach Trump und Farage, jetzt die rechtsextremistische AfD-Demokratie müssen die Macht von Multimilliardären kontrollieren. Das George Soros oder was? Das sind sie allen schuldig, die weniger Geld haben. Spoiler, Doppelpunkt, mit geschützter Meinungsfreiheit hat dieser Post von Musk nichts zu tun. Spoiler, aber Spoiler ist doch für was, was ich noch nicht gesehen habe. Diesen Post habe ich doch jetzt hier gesehen. Ach so, ich habe noch nicht gesehen, dass die deutsche Volkskammer entschieden hat, dass das jetzt verboten ist, oder wie? Ja, das habe ich noch nicht gesehen. No free speech for Elon. Und wenn ich kurz ketzerisch dazwischen fragen darf, Herr Polenz, was hat denn die Frau Neubauer gemacht in Amerika? Warum antworten Sie nicht, Herr Polenz? Sie sind mir eine Antwort schuldig. Warum darf die Frau Neubauer die Amerikaner irgendwie zu Kamala? Die hat sich an deutschen Auswanderern in Pennsylvania gerecht, dass sie das Vaterland verlassen haben, bevor die Klimaneutralität erreicht wurde. Leuchtet der Ruprecht vielleicht von innen? Warum hat er eigentlich den Haken im Profil? Wofür steht der? Haken sagt mir jetzt nur nichts. Das ist doch, also in SpongeBob ist es doch eine Analogie für Drogen. So, hier schwimm nicht zu weit raus, sonst holen dich die Haken. Und die schlimmen Jungs, die sich an nichts halten, die holen die Haken. Vielleicht kommt es daher. Oder vielleicht sagt er auch, es geht eher ein Kamel durch das Öhr da oben, als dass der Polenz mal einen vernünftigen Tweet rausbringt. Kann auch sein. Demokratiekraftzersetzung, ja, das macht der Herr Musk auf jeden Fall. Verstehe ich nicht. Das ist eine Eminem-Tagline, bla. Weil der Christian sich an Elon rangebiedert hat und jetzt aber AfD kommt und ich verstehe nicht, war nicht gelb-blau, also so, das geht doch auch, oder ist das illegal? Ist illegal, oder? Ja, ist illegal und ja. Also ich musste ja schon kichern, als ich Dear Slim gelesen habe. Ricarda Lang schreibt Slim. Ja. Außer mir versteht der Amerikaner. Du meinst sicher den mexikanischen Milliardär Carlos Slim, oder? Ja. Stimmt, ja. Ja, war auch wieder toll, ne? Ich meine, wir haben jetzt gehört, Schwachkopf darf man Leute nicht nennen, aber hier in diesem Lied, was hier die Frau Lang den Liedtext zitiert, geht es ja um so einen besessenen Fan, der den Eminem irgendwelche verwirrten Briefe schreibt und irgendwie seine Frau irgendwie schlecht behandelt oder so. Und dass sie auf den Lindner, also so eine toxische Beziehung hier auf den Lindner zu projizieren, das geht dann aber wieder, oder wie? Weil haha, ist ja nur ein Witz. Also. Ja, weil du musst wissen, für die gelten nicht dieselben Regeln wie für uns. Das ist immer ganz wichtig in der Unterscheidung. Ja gut, ich meine, ja, das ist aber auch nur was man halt auf die Hörner nehmen kann, wenn man genauso Pharisäer hat, wie die Pharisäer sein. Im Normalfall, ja, warum nicht mit so einer Zeile zurückkommen? Und ich sag mal, der Lindner hätte sich vielleicht schon während seiner Regierungszeit dafür qualifizieren sollen, irgendwie mit dem Musk gemeinsame Sache zu machen. für unmöglich halte ich das nicht, aber halt nicht, wenn man mit Annalena und Olaf zusammen halt ein rot-grünes Ding nach dem anderen abnickt und die Wirtschaft an niemanden fährt. Dann hören wir uns mal dieses Interview hier an. Haben Sie sich jetzt ein bisschen zu den Stimmen hingezittert oder haben Sie damit gerechnet, dass es doch so ein gutes Ergebnis wird? Wir haben als FDP ja eine klare politische Orientierung, für die ich auch stehe. Wir wollen die Wirtschaftswende in unserem Land. Wir haben zu lange immer mehr Staat, Bürokratie und Steuern gehabt. Wir glauben, dass für den wirtschaftlichen Erfolg weniger Bürokratie, weniger Staat, geringere Steuern notwendig sind. Und weil wir das gemeinsam teilen, war ich davon ausgegangen, dass sich das auch in den Wahlentscheidungen des heutigen Tages widerspiegeln würde. Es geht ja beim Spitzenkandidat auch um die Person, die Persönlichkeit. Jetzt war ich gestern bei uns vom Supermarkt, da sind FDP-Wahlkämpfer, die für Sie auf die Straße gehen, junge Leute, und die sagen, ja, wir sind gar nicht so die riesen Lindner-Fans, aber wir haben ja gerade keinen anderen. Was sagt Ihnen das? Stimmt das denn, was Sie sagen? Das kann ja niemand prüfen. Das ist ja nur jetzt ein Augenblickseindruck, von dem Sie berichten. Jedenfalls geht es am 23. Februar ja um eine Richtungsentscheidung für unser Land. Es geht doch nicht um mich, geht doch nicht um meine Karriere. Da muss man sich keine Sorgen machen. Sondern es geht darum, ob Deutschland wieder wirtschaftlich erfolgreich wird. Ob wir so erfolgreich sind, dass wir die soziale Sicherheit finanzieren können, dass wir ökologische Politik machen können. Und letztlich, ob wir die Polarisierung in unserer Gesellschaft überwinden. Denn wenn Menschen Sorgen haben müssen vor Jobverlust, wenn der Lebensstandard sinkt, dann besteht auch die große Gefahr, dass die Polarisierung weitergeht und die Ränder wachsen. Darum geht es am 23. Februar. Nicht um mich, noch nicht mal um die FDP, sondern die Richtung des Landes. Nein, es geht natürlich auch um Sie. Man muss ja die Ideen auch transportieren und man muss sie eventuell auch in einem Kabinett umsetzen. Und da sage ich jetzt mal, sind Sie als Politiker ja auch schon zweimal gescheitert. Zum ersten Mal bei den Sondierungsgesprächen 2017, zum zweiten Mal jetzt in der Koalition, wo Sie Ihre guten Ideen zumindest den Kollegen nicht überzeugend darbringen können. Also was haben Sie daraus gelernt? Kann man die Geschichte nicht auch ganz anders erzählen? Zweimal war ich schon bereit, auf hohe Staatsämter mit allen Annehmlichkeiten zu verzichten, weil ich überzeugt war davon, es ist nicht gut fürs Land, es ist nicht gut für die Bürgerinnen und Bürger. Zweimal schon habe ich gesagt, das, was für mich persönlich gut ist, ein hohes Staatsamt, bin ich bereit aufzugeben dafür, weil es für die Bürgerinnen und Bürger nicht gut ist, eine solche Regierung zu bilden. Und die Menschen in Nordrhein-Westfalen erinnern sich stattdessen an das Jahr 2017, als wir eine erfolgreiche schwarz-gelbe Regierung gebildet haben. Da war ich ja der Landesvorsitzende. Trotzdem frage ich mich und fragen sich möglicherweise viele potenzielle FDP-Wähler und Wähler, warum schafft es jemand, der eine rhetorische Brillanz hat, der sicherlich auch intelligent ist und gute Ideen hat, warum schafft der das nicht, seine eigenen Kollegen im Kabinett von seinen Ideen zu überzeugen? Was steht Ihnen im Weg? SPD und Grüne sind linke Parteien. Es hat sich gezeigt, dass die alles Mögliche regulieren wollen, auch jetzt. Nur Vorschläge für höhere Steuern, für mehr Schulden. Jetzt zeigt sich an den Wahlprogrammen von SPD und Grünen, ja, woran die Ampel gescheitert ist. Völlig andere Ideen. Wir setzen auf Marktwirtschaft, die auf eine umverteilende Sozialverwaltungswirtschaft. Gut, Herr Lindner, wir reden trotzdem gerade über den Spitzenkandidaten, der Sie gerade gewonnen sind. Alter, ich möchte einmal solche Unverschämtheit, Hinterfotzigkeit und geladene Questions von euch hören, wenn die Baerbock da steht oder der Habeck. Ja, Herr Habeck, warum haben Sie das denn? Da ist ja jetzt aufgetaucht, dass das doch nicht so, dass Sie da ja nachgeholfen haben und Atomkraft und so. Höre ich ja von euch nicht. Ich höre ja, die fragen die ja schon hin und wieder mal, ja, aber sind wir denn nicht so nicht klimaneutral? Das schon. Ach so, ne? Ja, natürlich. Ja. Warum besteuern wir denn jetzt die Reichen noch nicht? Also, solche Fragen stellen die ja schon. Dass Sie so ein bisschen vielleicht ein zur Überheblichkeit neigender, manchmal auch quer im Stall stehender sind, dass Sie vielleicht nicht Alter. Besonders zufällig sind. Wie wollen Sie denn jetzt Friedrich Merz, jemanden aus der Mitte, überzeugen, dass Alter. Sie in einer Koalition gemeinsam arbeiten können? Es spricht doch meine Arbeit in Nordrhein-Westfalen dafür, Frau Gesthüsen. Diese Etiketten, die Sie mir jetzt ankleben wollen, die lese ich auch immer gerne. Das ist auch eine Methode von politischen Gegnern, sowas in Umlauf zu bringen. Aber 2005 in Nordrhein-Westfalen und 2017 in Nordrhein-Westfalen habe ich sehr erfolgreiche schwarz-gelbe Regierungen mitverhandelt. Sie haben zweimal geschafft, zweimal sind Sie gescheitert. Darf ich noch mal kurz nachfragen? Dass ich seit über elf Jahren Vorsitzender der FDP bin, könnte ja auch für meinen Führungsstil sprechen. Sehen Sie überhaupt gar keine Defizite auch in Ihrer politischen Kommunikation? Waren das immer nur die anderen schuld? Natürlich hat es Defizite in unserer Kommunikation gegeben. Aber aufgrund dieser Defizite darf man von der Substanz nicht ablenken, Frau Gesthüsen. Die Substanz ist, die FDP hat gesagt, wir brauchen neue Politik, einen wirtschaftlichen Aufschwung oder sonst neue Wahlen. Und für diese Überzeugung haben wir Ämter aufgegeben, haben wir ein politisches Risiko in Kauf genommen. Und das gibt uns Glaubwürdigkeit, dass es uns ernst ist mit dieser politischen Positionierung für eine Wirtschaftswende. Herr Lindner, vielen Dank für Ihre Sicht heute. Danke für das Gespräch. Also bei ihr würde es mich nicht wundern, wenn Sie in Ihrer Freizeit unter Hashtag AFDP postet. Würde mich nicht wundern. Also so aggressiv. Ja, ist heftig, ne? Völlig. Ich meine, ich mag den auch nicht, aber ich bin auch kein Reporter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ein neutrales Interview führen soll. Das ist ja völlig lächerlich. Ja, also hier ging es natürlich darum, dass er jetzt da auch in Nordrhein-Westfalen wieder gewählt wurde auf Platz 1 von der Landesliste. Und ja, natürlich auch ohne Gegner. Keine Ahnung, also, aber solche Fragen muss man nicht stellen, ja, und dann auch auf so einem. Aber sind Sie nicht eigentlich doch ziemlich blöd? Und warum sehen Sie nicht ein, dass Sie scheiße sind? Stehen die Leute Sie sind nicht mögen. Quer im Stall. Sind Sie nicht quer im Stall, ja. Genau. Alter, was hast du gesagt? Ich schickte eine Hausdurchsuchung nach Hause. So geht das heute. Ja, und wir hatten ja noch die Befürchtung, dass die Frau Teuteberg eventuell auch abgelöst wird, so wie die. Wie die Frau Adler. Aber Frau Teuteberg konnte sich in der Kampfkandidatur durchsetzen. Gestern war das. Und ist jetzt also auch wieder Spitzenkandidatin in Brandenburg. Und in Brandenburg wird wahrscheinlich auch nur einer reinkommen von der Landesliste. Weil so übermäßig viele Stimmen sind da ja nicht zu erwarten aus Brandenburg. Also die FDP, deren relativ schlechten Stand aktuell im Osten. Und Herr Kemmerich, habe ich mitbekommen, ist auch, kandidiert auch wieder für den Bundestag. Und ich war gestern auch bei einer Veranstaltung hier bei mir in Niedersachsen mit der Aufstellung für die Landesliste. Da wollte ich euch auch nochmal ein paar Worte zu erzählen. Nämlich der Herr Kuhle, der ist zwar wieder gewählt worden, aber der hatte einen Gegner, sich spontan jemand gefunden, und zwar war das der Lars Schubert. Das, wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich hatte euch ja hier mal ein paar von den Kandidaten gezeigt, die da angetreten waren, um für den Landesvorsitz in Niedersachsen. Das war ja so ein bisschen so eine offene Geschichte, wo sich so mehrere Leute gemeldet hatten, die so normalerweise nicht zu diesem ganzen festen Betrieb da von der Partei irgendwie dazugehören, und der Herr Schubert war einer von denen und hatte auch auf jeden Fall ganz vernünftige Dinge da auf dem Schirm, zum Beispiel mit dieser ganzen Energiegeschichte, dass hier diese Dunkelflauten da alle naselang sind und so. Also hat er damals bei seiner Kandidatur für den Landesvorsitz da gemeint, und da hat es halt nicht gereicht mit Abstand. Und gestern hat er gegen Herrn Kuhle immerhin 14 Stimmen bekommen. Also Herr Kuhle irgendwie 100 irgendwas oder so. Aber immerhin, also 14 Leute da gegen den Landesvorsitzenden von der FDP Niedersachsen, den sich spontan bereitgestellten Gegner quasi, dann da präferieren, ist schon mal eine Aussage, würde ich sagen. Und er hat in seiner Rede, also der Lars Schubert, auch als einziger von den Leuten da halt angesprochen, dass, also zum einen, wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist jetzt nicht so gut gelaufen und so, und Verantwortung übernehmen und solche Dinge, dass es dann eigentlich ein bisschen widersinnig ist, wieder die gleichen Leute da aufzustellen. Also zum Beispiel Platz 1 ist wieder der Herr Dürr, der Vorsitzende von der Bundestagsfraktion jetzt geworden. Und Kuhle natürlich, die zwei Leute, die aus Niedersachsen auch gegen das Selbstbestimmungsgesetz gestimmt hatten, die sind auch wieder auf der Landesliste vertreten. Also die wurden dann nicht irgendwie abgelöst durch irgendwelche treueren Leute oder so. Aber immerhin auch welche, die halt schon mal jetzt dabei waren, quasi in der Ampelkoalition. Und ja, und außerdem hat der Herr Schubert auch als einziger von den ganzen Leuten, die da gesprochen haben, also die anderen Reden beschränkten sich eigentlich auf, ja, unsere Wirtschaft, der geht so schlecht und der muss es wieder besser gehen. Eventuell war noch ein bisschen Ukraine mit dabei. Aber jetzt irgendwie mal was zum Meinungsklima in Deutschland und hier diesen Meldestellen und diesem ganzen Shit, das hat nur einer angesprochen und das war halt eben der besagte Herr Schubert. Und ja, der Kandidat, der bei mir antritt direkt, der ist auch auf einem aussichtsreichen Platz, also vorausgesetzt natürlich, die FDP schafft es nochmal in den Bundestag, was ja je nach Umfrage entweder spannend wird oder eher nicht so was wird. Und also mit dem hatte ich mich auch schon mal unterhalten, der macht eigentlich auch einen ganz vernünftigen Eindruck. Ist auf jeden Fall nicht identitätspolitisch irgendwie unterwegs und auch nicht progressiv unterwegs. Und ja, ist natürlich die Frage, wie das dann hinterher, wenn man dann erstmal da ist oder so, und dann wieder so wird oder so. Aber erstmal ist das durchaus jemand, der unterstützenswert ist aus meiner Sicht. Also wird meine Stimme dann auch erhalten, ob es was bringt. Man weiß es nicht. Und ich hatte auch jetzt tatsächlich mal Gelegenheit, mir diese Rede von Katja Adler anzugucken, weil die ja irgendwie nicht veröffentlicht wurde, da bei ihrer Kandidatur. Und was ich zum Beispiel noch gar nicht wusste, ist, dass es also im Endeffekt schon die Absprache auch war, dass sie da gar nicht kandidiert für diesen Platz. Und also deswegen natürlich auch die Leute da vor Ort. Also es ist ja meistens irgendwie so, dass das vorher irgendwie ausgeklamüsert wird, da irgendwie zwischen diesen verschiedenen Regionalverbänden innerhalb von so einem Land, welche von ihren Leuten da dann präferiert sind und an welchen Stellen die dann da irgendwie aufgerufen werden sollten. Und da war das dann in Hessen wohl so, dass sie die Frau Adler da gar nicht vorgesehen hatten für einen von den vorderen Plätzen. Aber es ist ja nicht verboten, dass sie dann da trotzdem sich meldet und dann da halt eben antritt. Aber insofern, ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt total überraschend gewesen oder so. Oder sie hätten da probiert, auf der Versammlung sie da erst irgendwie also irgendwie vor veränderte Tatsachen zu stellen oder so. Aber das war scheinbar nicht der Fall. Und dieser Gegner, den sie da hatte, der war auch eigentlich auch ganz vernünftig. Also ich hatte eigentlich befürchtet, dass sie dann irgendjemand aus dem progressiven Lager da irgendwie so nach dem Motto, der macht ja jetzt die eher konservative Frau Adler irgendwie weg. Aber ich habe jetzt die Rede von dem auch mal gesehen, gestern Abend noch. Und der war eigentlich auch total vernünftig, also habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen. Das ist so ein Unternehmer mit Familie und also er hat sich jetzt nicht zu irgendwelchen gesellschaftspolitischen Dingen irgendwie geäußert, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der irgendwie da groß jetzt progressiv unterwegs wäre oder so. Der hat auf mich eigentlich einen ziemlich bürgerlichen, gesitteten Eindruck gemacht. Aber ja, das nur zum Thema FDP interner. Interessiert euch alle brennend, ich weiß. Ja! Ja, und kommen wir nun zu den negativen Dingen. Das Wahlprogramm ist auch da von der FDP. Und ich habe es schon mal überflogen. Und ja, also ich gebe mal ein Meinungsfreiheit. Ich hoffe mal, ich finde dann gleich den entsprechenden Paragraphen, genau, da ist er. Schutz der Meinungsfreiheit. Eine lebendige Demokratie braucht offene und aktive Debatten. Presse und Meinungsfreiheit stehen von innen und außen zunehmend unter Druck und müssen geschützt werden. Die Meinungsfreiheit ist eine der tragenden Säulen des demokratischen Gemeinwesens. Auch digitale Plattformen haben eine eigene Verantwortung, wenn es um den Schutz der Meinungsfreiheit geht. Die im Rahmen des Digital Service Act eingeführten Sorgfaltspflichten für Plattformen dürfen nicht dazu führen, dass die Meinungsfreiheit beeinträchtigt wird Oder dass private statt staatlicher Gerichte über die Grenzen der Meinungsfreiheit entscheiden. Ja. Also, es kann doch nicht sein, dass irgendwas schlecht ist. Ist es aber leider, wenn nichts dran ändert, aus meiner Sicht. Also, ich mir deutlich mehr erwartet, genauso wie in dem darauf folgenden Absatz, moderner und schlanker ÖRR. Ja, das liest sich schon grausam. In der Bevölkerung entsteht zunehmend der Eindruck, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Klammern ÖRR mehr Meinungsvielfalt benötigt und die sachliche Berichterstattung mehr Raum einnehmen muss. Wir setzen uns dafür ein, dass dem idealerweise im Rahmen einer Reform von innen Rechnung getragen wird. Wir bekennen uns zum dualen Mediensystem, bestehend aus dem ÖRR und privaten Medien. Konkurrenz zu jedem Angebot privater Medien ist jedoch nicht Aufgabe des ÖRR. Deshalb wollen wir einen modernen und schlankeren ÖRR, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert. Doppelpunkt Nachrichten, Bildung und Information. Also das Schlimmste. Das Schlimmste, was sie machen. Das sollen sie mehr von machen. Ja, okay. Durch eine Reduktion der Kanäle sowie den Abbau von Doppelstrukturen wollen wir den Rundfunkbeitrag deutlich senken. Junge Menschen in Ausbildung wollen wir vom Rundfunkbeitrag befreien. Ja, das ist aber sehr großzügig. Ja. Also. Da hätte ich mir auch deutlich mehr gewünscht. Das ist wie das übliche Ding, so ja, Nachrichtenbildung, das ist doch genau das, was wir brauchen. Nee, das ist genau das, was wir von denen nicht brauchen. Also, weil wenn das dann hinterher wieder nur dieses Teilstück da irgendwie ist, wenn das dann nur daraus besteht aus, ja, Moment mal, Herr Haseloff, ja, ich bin von der Tagesschau, hier ist mein Handy, einmal in diese Kamera gucken bitte, weil wir sind ja die einzigen, die existieren auf der Welt. Also, wirklich. Ja, das nächste können wir auch direkt nochmal lesen, sehe ich gerade, für eine neue Realpolitik in der Migration. Oh, jetzt geht's aber los, ja. Wir wollen geordnete Migration nach klaren Regeln, die auch durchgesetzt werden. Ja, schön. Wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Ja, super. Und wir wollen unseren humanitären Verantwortung gerecht werden, sie aber auch von unseren realen Möglichkeiten ausrichten. An unseren realen Möglichkeiten ausrichten. Nur durch nachhaltige Integration lässt sich zudem die gesellschaftliche Akzeptanz für Einwanderung erhalten. Nachhaltige Integration. Okay. Einwanderung in den Arbeitsmarkt statt in die sozialen Sicherungssysteme. Ja, mit anderen Worten, wir wollen uns nur die Rosinen. Wir wollen ein Ideal haben. Ja, schön. Kriegt er aber nicht. Realität ist halt was anderes. Und dann muss man sich jetzt mal entscheiden. Und dann muss man jetzt mal eindeutig irgendwie sagen, was man will. Und dann muss man entsprechend handeln. Das Handeln kommen wir mal. Unser Land braucht mehr Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Ja, könnte dann in Vergangenheitsform setzen. Wir haben mit dem Einwanderungsgesetz die Regeln verbessert. Aus nächsten Schritt fordern wir ein Einwanderungsgesetz aus einem Guss, in dem alle gesetzlichen Grundlagen für Einwanderung und Asyl gebündelt werden. Zudem muss jetzt eine Neuorganisation der behördlichen Strukturen und Verfahren im Bereich der Arbeitsmigration folgen. Wir wollen, dass Menschen, die in den deutschen Arbeitsmarkt einwandern wollen, nur noch mit einer staatlichen Stelle zu tun haben. Um einen solchen One-Stop-Shop für die Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu schaffen, muss der gesamte Visaprozess auf den Prüfstand gestellt werden. Hochqualifizierten Fachkräften wollen wir die Einwanderung in den Arbeitsmarkt weiter erleichtern. Die europäische Blue Card wollen wir für weitere nicht-akademische Fachkräfte öffnen und die unpraktikablen Verdienstuntergrenzen abschaffen. Das Instrument der West-Balkan-Regelung wollen wir ausweitern. Außerdem wollen wir den Absolventen der weltweit besten 200 Universitäten ein einjähriges Orientierungsvisum zur Arbeitsfindung nach niederländischem Vorbild ermöglichen. Ja, schön. Schutzsuchende mit Bleiberecht müssen so schnell wie möglich Zugang zum Arbeitsmarkt haben, damit sie so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen. Ein Job ist außerdem der beste Integrationskurs. Wir Freien Demokraten wollen für alle anerkannten Flüchtlinge, dazu gehören auch die ukrainischen Geflüchteten, einen neuen sozialrechtlichen Status statt des Bezugs von Bürgergeld schaffen. Er kombiniert eine stärkere Unterstützung für die Aufnahme von Arbeit und, soweit rechtlich zulässig, geringere Sozialleistung. Die Höhe der Sozialleistung darf keinen Fehlanreiz darstellen. Ach nicht? Ja, das ist aber gut. Deswegen wollen wir die Höhe der Soziallastung etwa beim Asylbewerberleistungsgesetz kritisch überprüfen und perspektivisch europäisch vereinheitlichen. Wir setzen zudem auf mehr Sach- statt Geldleistungen und fordern, dass die längst beschlossene Bezahlkarte flächendeckend und ohne unnötige Ausnahmen überall zum Einsatz kommt. Wer rechtskräftig und vollziehbar ausreisepflichtig ist und eine zumutbare Möglichkeit hat, Deutschland zu verlassen, darf in der Regel keine staatliche Unterstützung mehr erhalten. Jene, die die Identitätsfeststellungsverfahren aktiv behindern, sollen ebenfalls Sozialleistungen gestrichen werden. Für gut integrierte Schutzsuchende muss es die Möglichkeit eines Spurwechsels zur Einwanderung in den Arbeitsmarkt geben, wenn sie so qualifiziert sind, dass sie und ihre Familien von eigener Arbeit ohne Transferleistung leben können. So saudische Ärzte und so. Migration nach klaren Regeln. Wer die Voraussetzung für einen Aufenthalt in Deutschland nicht erfüllt, sollte gar nicht erst dauerhaft nach Deutschland einreisen können. Ja. Genau. Wow. Wer ohne Bleiberecht hier ist, muss unverzüglich in seine Heimat zurückkehren. Tja, es ist fast so, solche Gesetze sollte man einmal schreiben. Ne? Die gibt es scheinbar alle noch gar nicht. Rückführungen scheitern jedoch zu oft am Vollzug durch die Bundesländer. Deswegen wollen wir die Zuständigkeit für Abschiebungen auf der Bundesebene zentralisieren. Ja, eigentlich mal eine gute Idee. Asylverfahren und Asylgerichtsverfahren müssen weiter beschleunigt werden. Asylverfahren sollen zudem auch in Drittstaaten stattfinden, wenn Schutzsuchende dort sicher und rechtsstaatliche Verfahren gewährleistet sind. Ja, also dann nach nirgendwo. Wir fordern zudem geordnetes Verfahren zur Feststellung von mehr sicheren Herkunftsstaaten. Den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten wollen wir aussetzen. Ja, das ist auch längst überfällig. Und Aufnahmeprogramme pausieren. Aufnahmeprogramme haben wir die auch noch. Ja. Als Freie Demokraten unterstützen wir die modellhafte Erprobung von Zurückweisungen an den deutschen Außengrenzen, um alle rechtlichen Möglichkeiten zur Begrenzung der irregulären Migration auszuschöpfen. Ja, und dann Frontex ausstatten und irgendwas mit. Wohnsitzauflage stärker nutzen, ja, haben wir wahrscheinlich mittlerweile auch aufgegeben, weil die Leute eh dahin ziehen, wo sie hinwollen. Oder mit ihrem Alter lügen. Integrationskurse müssen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Insbesondere müssen Sprach- und Integrationskurse voneinander trennen. Denn der derzeitige Ansatz hat sich als ineffektiv und kostspielig erwiesen. Ist das so? Sprachkurse sollen modular und leistungsdifferenziert ablaufen. Ihr primäres Ziel soll der Sprachabwerb zur Integration in den Arbeitsmarkt sein. Beide Kurse müssen berufsbegleitend durchführbar sein. Ja. Wir Freie Demokraten wollen, dass die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit am Ende der gelungenen Integration steht. Wir haben durchgesetzt, dass Menschen nur dann eingebürgert werden können, wenn sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Ja, aus meiner Sicht war das auch vorher schon so, aber gut. Damit senden wir das Signal, dass sich Fleiß und eigene Arbeitsleistung auszahlen. Antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche Handlungen und Motive stellen einen strengen Ausschlussgrund dar. Auch wer vorbestraft ist oder die Werte unseres Grundgesetzes nicht teilt, darf nicht eingebürgert werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin froh, dass dann endlich alles richtig läuft. Ja. Ja, und das nächste ist auch super, nämlich im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen stellen wir, also es ist jetzt überschrieben mit liberale Politik für selbstbestimmte Frauen. Weil selbstbestimmte Männer gibt es ja eh schon, ne? Also die können da schon alles. Im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen stellen wir fest, dass es noch immer Benachteiligungen gibt, stellen wir fest, die wir nicht akzeptieren können. Als Liberale können wir das nicht akzeptieren, was jetzt kommt. Nämlich Frauen erfahren häufiger als Männer häusliche Gewalt und erleben Einschränkungen in ihrer sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung. Okay. Aber auch in ihrer gesundheitlichen Versorgung. Okay. Also mit anderen Worten, wir haben unsere feministischen Gerechtigkeitsnarrative einfach 1:1 in unser Programm reingeschrieben. Sehr gut. Sie verdienen immer noch weniger Geld als Männer und Lohnlücke. Fucking Lohnlücke. Ja, Wirtschaftskompetenz, Partei FDP. Frauen werden nicht angemessen bezahlt, da habt ihr es. Und leiden häufiger unter Altersarmut. Ja, wer leidet eigentlich häufiger unter Gesamtlebenarmut? Zum Beispiel unter Obdachlosigkeit oder so. Liebe FDP. Auch im Hinblick auf den beruflichen Aufstieg besteht noch nicht gleiche Chancen. Das muss sich ändern. Ja, also mit anderen Worten, wir haben nicht genug Frauen in Führungspositionen. Das muss sich ändern. Das muss. Ich finde es voll schön, wie sie bei Migration so voll gezierte Sprache nehmen und hier muss es sich ändern. Hm. Also, ja. Ja, Freiheit, Leute, ne? Aber das hier, das muss sich ändern. Es kann sich ändern, es muss sich auch ändern. Weil wir können alles ändern. Wissen wir ja, steht da groß oben drüber. Körperliche Selbstbestimmung besser schützen. Oh Gott, was kommt jetzt? Zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen möchten wir, dass Länder und Kommunen Frauenhausplätze bedarfsgerecht ausfinanzieren. Und dass durch eine bundesweite Online-Plattform verfügbare Frauenhausplätze in Echtzeit angezeigt werden. Minütlich aktualisiert, oder wie? Also ja, ich meine, es kann halt nicht schaden, aber also erwartet nicht davon, dass sich das Problem dadurch lösen wird, weil was man ja auch wieder nicht alles nicht adressiert, das Übliche sind diese ganzen Geschichten mit, was ist, wenn die zu alte männliche Kinder dabei haben, was ist, wenn die abhängig sind von irgendwelchen Substanzen, weil das sind ja auch Ablehnungsgründe bei diesen Sachen, aber das wird überhaupt nicht adressiert, dass man für diese Leute dann vielleicht auch irgendwie Hilfeangebote haben muss oder so, damit das vielleicht das Problem dadurch kleiner wird. Aber nee, das wissen wir wahrscheinlich gar nicht, dass das Problem überhaupt existiert. Aber wir sind so super schlau. Wir möchten durch eine geschlechtsspezifische Versorgung und optimale Diagnosen die Frauengesundheit verbessern. So setzen wir uns für die intensive Erforschung von Krankheiten wie Endometriose, PCOS, Lipödem, Brustkrebs sowie geschlechtsspezifischer Unterschied zwischen Männern und Frauen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein. Ja, es wird alles schon lange gemacht. Also, das ist auch wieder nur dieses feministische Ding von wegen so, ja, Männer sind ja die Normenmenschen und alle Medikamente werden nur an Männern getestet. Und bis gestern wussten wir alle gar nicht, dass da ein Unterschied ist. Und dann drehen sie sich wieder um und sagen, ja, es gibt gar keine Geschlechter und es ist alles nur, wie man sich fühlt und tralala und also. Das riecht mich auch schon wieder so auf. Weil es ist wirklich ja wieder nur so dieses Geschwätz aus den Medien und von irgendwelchen Aktivisten, was man einfach sich eins zu eins hier so reinschreibt. Und ich habe das jetzt nicht griffbereit aus dem Gedächtnis, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Brustkrebsförderung, Brustkrebsforschungsförderung, die für Prostatakrebs um ein Vielfaches übersteigt. Ja, das stimmt. Ja, und das Ding bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist halt, es gibt unterschiedliche Symptome beim Herzinfarkt von Männern und Frauen zum Beispiel. Und das ist übrigens was ich gelernt habe in meiner verfickten Sanitätsausbildung vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren habe ich diese Scheiße gelernt. Und ihr kommt jetzt um die Ecke und tut so, als hätte man das gerade erst erfunden, weil der Feminismus auf dem Vormarsch ist. Und was ich da halt eben auch gelernt habe, ist halt eben die Tatsache, dass wenn das bei den Frauen die Schmerzen dann im Bauchraum sind, beim Herzinfarkt, dann kann man das nicht richtig erkennen. Und warum kann man das nicht richtig erkennen dann, dass es dem Herzinfarkt zuordnen? Weil da im Bauch halt lauter Sachen sind und bei den Frauen noch mehr Sachen, nämlich die ganzen innenliegenden Geschlechtsorgane, ihr Experten. Das sind alles simple Tatsachen. Das hat nichts mit Unterdrückung zu tun oder dass Männer die Normmenschen sind oder irgend so eine Scheiße. Das riecht mich so auf. Und die Leute haben keine Ahnung. Die schreiben sich das rein und denken so, wir werden jetzt die Ungerechtigkeit endlich besiegen. Alter Schwede, ey. Ich kann schwer kotzen. Ungewollt Schwangeren möchten wir bestmöglich helfen und die unzureichende Versorgungslage verbessern. In allen Bundesländern soll die Ausbildung der Gynäkologinnen und Gynäkologen der Schwangerschaftsabbruch in die Ausbildung integriert werden. Also, hier haben wir die nächste linksfeministische Forderung. Es kann doch nicht sein, dass irgendwelche Leute kein Baby umbringen lernen in der Ausbildung. Das gehört doch da rein, hallo? Allen Frauen soll die Kostenübernahme des Abbruchs ermöglicht werden. Ja, kann doch nicht sein, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt. Existierende Möglichkeiten, medikamentöse Abbruchmethoden sollen Schwangeren besser zugänglich gemacht werden. Da kann ich nichts zu sagen. Weiß nicht, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ich würde mal tippen, wenn es aktuell nicht geht, dann hat das irgendwelche Gründe. Zum Beispiel medizinisches Personal und Hebammen begleitet werden können. Keine Ahnung. Da würde mich mal interessieren, ob irgendeine Hebamme da Bock drauf hat. Ich glaube irgendwie nicht, dass es in deren Leistungsbeschreibung da irgendwie mit reinfließt. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Eine Reform der Regelung zum Schwangerschaftsabbruch, Paragraph 218, 18a StGB, soll im Wege von sogenannten fraktionsübergreifenden Gruppenanträgen mit Gewissensfreiheit für jeden Abgeordneten und Abgeordneten im nächsten Bundestag beraten werden. Also auch hier wieder, feministische Forderungen müssen natürlich Folge geleistet werden. Schreiben wir uns schon mal in unser Programm hier mit rein. Weil, ne, wir wissen es ja, irgendwelche linken Feministen, die warten ja nur darauf, die FDP zu wählen. Mann, ey. Weltweit setzen wir uns für den Schutz und die Stärkung von Frauenrechten ein, zum Beispiel durch den Kampf gegen Zwangsheirat und Genitalverstümmelung, weil zwangsverheiratet werden Männer nie, genitalverstümmelt werden Männer erst recht nie, ne, also ja, und bessere Ahndung von sexualisierter Gewalt in Kriegen, weil in Kriegen sind Männer auch nicht, ne, kennen wir ja alle. Frauen sollen systematischer in Friedensverhandlungen und Konfliktlösungen. Also feministischer Talking Point Nummer 354. Ökonomische Selbstbestimmung von Frauen. Die ökonomische Freiheit von Frauen stärken wir durch bessere steuerliche Regelungen. Insbesondere durch die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5. Für die wir uns weiterhin einsetzen. Ne? Auch bekannt als, da hat die Familie halt weniger Geld, weil gleich Berechtigung. Familien und Alleinerziehende wollen wir stärker entlasten, indem wir steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten und gesetzlichen Unterhaltsleistungen verbessern. Okay. Das klingt erstmal sinnvoll, würde ich jetzt mal sagen. Um den Anteil von Gründerinnen zu erhöhen, weil das müssen wir ja ändern. Ne? Das geht ja nicht, weil es ist ja so wichtig, ne, dass dass ja nicht nur diese stinkenden Männer irgendwelche Jobs schaffen hier, irgendwelche Firmen gründen. Begeistern wir insbesondere Mädchen in der Schule in MINT-Fächern, ne? Weil das können wir ja auch. Das können wir auch, das müssen wir ja auch und wir können ja alles ändern. Neuer Mensch, wählt FDP. Ach, und die Entrepreneurship Education und erleichtern Frauen den Zugang zu Venture Capital Fonds staatlicher Förderbanken. Ja, genau. Noch mehr Geld vom Steuerzahler für irgendwelche, für den 350. Pipe Dream von irgendwelchen Leuten da irgendwie raushauen. Da gibt es bestimmt ganz tolle Konzepte für, ich baue die Solarpaneele in die Straße oder ich destilliere das Wasser aus der Luft oder ich hole das CO2 aus der Luft raus oder diese ganze Scheiße, die irgendwie alle halbe Jahre wieder mit irgendeiner Firmengründung da irgendwie um die Ecke kommt und wieder meint hier, ich habe jetzt endlich die Lösung aller Probleme gefunden. Die Bekämpfung von Altersarmut bei Frauen möchten wir, dass Paare bei Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Care-Arbeit standardisiert die Möglichkeit des Rentenpunktesplittings wahrnehmen. Ja, also das kann man da wieder vage halten, ja, irgendwie. Wir möchten, dass sie das wahrnehmen. Oh Mann, ja. Ja, ohne das jetzt hier noch zu viel irgendwie einnehmen zu müssen. Das war, ich habe auch noch nicht alles gelesen, ich habe es nur überflogen, aber es ist viele Sachen, die mich stören hier auf jeden Fall. Aber auch ein paar sinnvolle Sachen. Hier haben sie jetzt irgendwie Umgangsrecht für die Großeltern quasi, wenn die Kinder von den Kindern sich geschieden haben und so. Sicherlich auch eine Sache, die mal ganz interessant ist, aber ja. ist auf jeden Fall viel dabei, wo ich schon wieder eine Meise kriege. Oder was auf jeden Fall auch ganz deutlich hinter den Möglichkeiten zurückbleibt, was ich eigentlich erwarten würde von einer liberalen Partei. Und sie haben sich jetzt hier auch reingeschrieben irgendwo, dass sie jetzt auch die ganzen, also nicht die ganzen wäre schön, aber auf jeden Fall auch schauen wollen, ob man mal irgendwelche staatlichen Stellen mal abschaffen kann. Und die Sachen, die sie da aufgelistet haben, die sind sicherlich auch sinnvoll. Aber das größte Ding eigentlich aus meiner Sicht, was da definitiv mit reingehört, ist das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Also das ist ja nun wirklich so ein riesen Ding da irgendwie drin. Und die Paus sitzt ja sowieso immer jedes Mal, wenn sie da irgendwie eine Pressekonferenz macht, sitzt sie da mit irgendeinem anderen Minister daneben, in dessen Ressort die Scheiße da auch irgendwie reinläuft, was sie da irgendwie machen will. Und wir hatten auch schon mal so einen Artikel, ich meine, der war aus der FAZ, wo auch eine Dame, eine Journalistin da geschrieben hatte, dass, und Argumente aufgelistet hatte, dass es aus ihrer Sicht halt auch sinnvoll wäre, dieses Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend da mal in die Tonne zu treten und die Geschäftsbereiche da an andere Ministerien anzugliedern, wo die sowieso Berührung mit haben und dass man das eigentlich nicht braucht. Also, und das wäre aus meiner Sicht das Erste, was mir einfällt. Ja. Und ja, was sie ja zum Beispiel weghaben wollten, war irgendwie so ein Ökologie-Ding irgendwie. Und da hat der Buschmann zugesagt, das wäre nur so ein Aktivistenfinanzierungsministerium. Und also das ist das BMFSFJ ja auch. Also ist ja auch das reine Aktivistenfinanzierungsministerium mit Demokratieleben und Deutscher Frauenrat und diesen ganzen Dingen, die da alle dranhängen. Und irgendwelche Regenbogenportale und Beauftragte für Querthemen. Ach ja, hier dieses Ding, Queerleben-Ding wollen sie auch weitererhalten. Das kann ich mal schnell googeln hier. Eine tolerante und offene Gesellschaft. Für uns Freie Demokraten ist die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger fester Bestandteil einer Demokratie. Dabei stellen wir uns gegen jede Form von Diskriminierung. Wir bekämpfen Diskriminierung gegenüber LSBTI-Menschen. Setzen den nationalen Aktionsplan Queerleben um und statten die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld finanziell besser aus. Also das ist ja auch so eine Lobby da. Die Polizei soll LSBTI-feindliche Hasskriminalität bundesweit einheitlich erfassen und verfolgen. Artikel 3 des Grundgesetzes wollen wir um die sexuelle Identität ergänzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ja, aber die Meinungsfreiheit soll schon erhalten bleiben, ne? Haben sie ja auch gesagt. Geht ja hier nur um Hasskriminalität und die sexuelle Identität. Ja, und für die, die es nicht wissen, in Artikel 3 Grundgesetz ist ja von Geschlecht die Rede. Und Geschlecht ist natürlich Fulfui und Rasse steht da auch noch drin. Und das wollen wir natürlich alles nicht mehr haben, deswegen wollen wir sexuelle Identität haben, damit wir dann auch sagen können, ja hier, also hallo. Wenn du das nicht anerkennst, dass ich wirklich eine Frau bin, dann ist aber meine sexuelle Identität hier nicht, wird denn hier gegen verstoßen? Und das ist grundgesetzlich geschützt, also hallo? Also, ist eine beschissene Idee, eine richtig beschissene Idee. Aber bei linken Parteien ist es halt Usus und hier steht es halt auch jetzt im Programm und ja auch nicht erst seit gestern und fällt halt keinem auf, dass die Rechte von den einen immer auch die Pflichten von allen anderen sind. Ja. Also hier wird auf jeden Fall nicht mehr Milei gewagt. Also es ist mehr Milei für Deutschland, ja, das schon, aber für eigentlich. Ja. Noch jemand was dazu oder sonst weiter? Nö, die FDP ist die FDP. Ja, leider ja nicht. Ja, schon, aber FDP, also FDP, sie ist so, wie ich sie erwarte. Okay. nichts ausschließen, nichts zusagen. Mitlaufen und hoffen, dass man genug abkriegt. Ja, das finde ich ja gerade nicht. Sondern halt Überzeugung, dass man irgendwie damit irgendwie alles besser macht. Das sehe ich da ja eher. Und nicht wahrhaben wollen. Das ist halt eben dumme Ideen sind. Es nur schlimmer machen. Oder halt eben Sachen, die man gar nicht ändern kann. Auch wenn man sich drüber schreibt, alles kann man ändern. Wenn du es veränderst. Aussprache über Einflussnahme der Verfassungsschutzämter. Ja, dreimal dürft ihr raten, worum es hier geht. Es geht natürlich um den Apollo News Artikel über den, ich will mal sagen Haldenwang, aber nee, das ist der andere. Herrn Kramer. Das Kramer. Und das müssen wir natürlich jetzt hier im Bundestag auch nochmal mit einer aktuellen Stunde dem begegnen. Und da hieß es natürlich von der anderen Fraktion wieder, hey, ihr seid doch doof, weil ihr seid doch hier vom Verfassungsschutz zurecht, werdet ihr doch angeguckt. Oder es hieß, ihr seid doch doof, weil das ist doch in Thüringen und wir sind doch hier gar nicht in Thüringen und dann macht das doch in Thüringen und bla bla bla bla bla und irgendwie, hier sind doch irgendwelche Zitate von irgendwelchen Leuten von euch, die irgendwer da mal gesagt hat und deswegen bla bla bla. Das hat hier der Herr Stegner vor allen Dingen gebracht, irgendwelche Zitate von irgendwelchen Leuten angeblich. Die Frau Beiran war auch mit dabei von den Grünen, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, das ist ja die Dame, die in irgendwelchen Clan-Streitigkeiten da irgendwie vermitteln kann in Berlin. Komisch, dass man da irgendwelche Kontakte irgendwie hat, dass man da irgendwas vermitteln kann oder so. Finde ich schon ein bisschen, naja, aber hier kann man dann natürlich wieder attestieren, dass es rechtsstaatlich zugeht in Deutschland und alles bestens ist. Und hier wollte ich euch mal den Herrn Strasser von der FDP vorspielen. Keine Angst, das wird jetzt kein Werbeblock, eher im Gegenteil. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern am 19. Dezember jährte sich zum 8. Mal der schreckliche Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz. Das ist ein Tag, der uns mahnt, dass unser Rechtsstaat und unsere Demokratie verletzlich ist und sie steht wahrscheinlich noch nie so unter Druck wie heute. Von außen, von China, Russland, die nicht nur spionieren, sondern gezielte Desinformationskampagnen in Deutschland fahren, aber auch von Extremistinnen und Extremisten im Inneren. Nicht nur von islamistischen Terroristen, sondern auch von Rechtsextremen. Wir reden über 200 Tote, Frau von Storch, seit dem Jahr 1990 in Deutschland, die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds, die Opfer von Halle, Hanau oder dem Anschlag auf das Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Und mögen Sie in den neuen... Ja, das war der David Sonboli, ne? Zur Einordnung. Der bekannte Rechtsextremist. Ali David Sonboli. Ja. Und auch hier wieder, ne? Diese Zahlen, die kann man immer schon aufführen, über Jahrzehnte hinweg. Wenn sich sonst einer hinstellt und irgendwie die Zahlen der letzten paar Jahre irgendwie vorliest. Aber nur rückwirkend bis 1990, weil sonst kriegen wir ein Problem mit der Legitimierung von Linksradikalen. 90er und 90er Jahren noch Baseballschläger und Springerstiefel getragen haben, so organisieren sie sich heute anders. In Nadelstreifen, in wohlfeilen Thinktanks wie dem Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek, der dann wieder Björn Höcke sehr eng berät, in verschiedenen anderen Vereinen und ja auch in der AfD. Und deshalb muss eine wehrhafte Demokratie es sich nicht bieten lassen, dass diese Feinde der Demokratie einfach so weitermachen können. Und deswegen ist es gut, dass es in einer liberalen Demokratie auch so etwas wie einen Verfassungsschutz gibt. Einfach so weitermachen, ja. Also ich finde diese Leute ja auch extrem bescheuert, aber das Ding ist halt nun mal, solange wie die halt nur irgendwie ihre Meinung da raus posaunen, dürfen sie das ja. Und müssen die das ja auch dürfen, weil, ne, wie war das nochmal mit Meinungsfreiheit ist konstituierend für unser Gemeinwesen oder so? Und so ein Gesinnungsstaat irgendwie, der von vornherein sagt, dieses geht nicht und jenes geht nicht, den hatten wir in Deutschland auch schon ein paar Mal und das war immer nicht so eine gute Idee. Aber diesmal könnte es klappen. Und da vom Geheimdienst her vorzugehen, ja, also ich meine, diese Leute sind ja jetzt keine, was die da von sich geben, das ist ja jetzt nicht alles geheim oder so, sondern die stellen ja Publikationen her, die man sich durchlesen kann. Und das wird ja auch getan, das wird ja auch an irgendwelchen Universitäten, das ist ja auch an irgendwelchen Superschlauen da irgendwie rezipiert, was die irgendwie wollen und meinen und so. Und das ist ja auch alles korrekt, also dass es gemacht wird. Was braucht man dann Geheimdienst dafür? Also es ist ja ein richtig beschissenes Beispiel. Und das hat er ja gesagt. Ich meine, das wird am Freitag gewesen sein, ne? Also quasi an dem gleichen Tag, wo dann nachts noch dieses Attentat gewesen ist. Und wo wir ja jetzt wissen, dass wir diese Person alle möglichen Warnungen eingegangen sind bei unseren Sicherheitssystemen. Aber die sind jetzt dafür da, irgendwie aufzuschreiben, was irgendwelche irgendwelche AfD-Abgeordneten und irgendwelche Thinktank-Leute öffentlich kundtun oder wie. Dafür braucht man einen Geheimdienst oder was. Also. Den Vorwurf, Frau von Storch, den Sie ja heute erhoben haben und der aus Thüringen kommt, der ist ja in der Tat hart. Der Vorwurf nämlich, dass der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen ein Gutachten zur Frage der Verfassungswidrigkeit der AfD unterdrückt habe und dem Verfasser körperliche Gewalt angedroht hat, das ist ein harter Vorwurf, aber da gibt es in einem Rechtsstaat Verfahren dazu. Und deswegen dürfen wir zu Recht auch erwarten, und das haben Sie verschwiegen, dass die Dienstaufsichtsbehörde, nämlich das Thüringer Innenministerium, das jetzt in einem Disziplinarverfahren aufklärt, ob etwas an diesen Vorwürfen tatsächlich dran ist oder nicht. Und wenn etwas dran ist, dann muss es in der Tat Konsequenzen geben. Aber Sie sind... Ja, das haben wir ja im Endeffekt letzte Woche schon gesehen, in dem kleinen Ausschnitt aus dem Thüringer Landtag, dass da die neue Landesregierung ja im Endeffekt gesagt hat, ja, ist doch alles schon gelaufen, so, so alles, funktioniert doch alles. Was wollt ihr überhaupt? Ist ja nichts dran auszusetzen an dem guten Mann. Mal abgesehen davon, dass er ja sowieso schon nicht befähigt war für das Amt. Aber das scheint ja schon überhaupt gar keine Rolle mehr zu spielen. Das haben natürlich die ganzen AfD-Abgeordneten haben natürlich in ihren Reden darauf hingewiesen, dass das schon das erste Ding eigentlich war. Und das war es ja auch eigentlich schon. Also, und da gab es ja damals auch Medienberichte darüber, das war ja auch bekannt. Die merkwürdigen Umstände von ihm und Sachen, die jetzt hier eben nicht vorgeworfen wurden, die man ihm einmal aus meiner Sicht ja halt eben auch vorwerfen kann, ist überhaupt dieses mit seiner komischen Konversion da zum Judentum, das, was aus meiner Sicht halt auch einfach nur so ein, ja, ich qualifiziere mich jetzt hier durch mein jüdisches Sein, irgendwie so, was ich mir ausgesucht habe, so nach dem Motto, ja, weil die kennen sich ja aus mit Rechtsextremismus, die reden da ja quasi aus Erfahrung oder so, obwohl das ja bei ihm gar nicht so ist, also er hat ja keine Verbindung dazu, es ist ja nur aus reiner Selbstwahl, also auch irgendwie seltsam. Und dort so Dinge, also ich meine, das ist aus allen Poren, trifft das da irgendwie, dem würde ich vielleicht eher nicht vertrauen. Und also, aber ja, Geheimdienstchef geht schon, weil er sagt ja das, was wir hören wollen. Sind ja etwas ganz anderem auf der Spur. Frau von Storch hat jetzt etwas ganz Großes rausgefunden. Das ist für Frau von Storch nicht der Beweis, dass der Verfassungsschutz gelenkt sei. Was Frau von Storch Ihnen aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht sagt, ist, dass der Verfassungsschutz in Deutschland an Recht und Gesetz gebunden ist. Sie können das in § 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes nachlesen, was seine Aufgabe ist. Und vor allem, Sie können sich... Ja, Leute, das hat uns die böse Frau von Storch einfach verschwiegen. Es gibt überhaupt gar kein Problem. Im Gesetz steht drin, dass es als Gesetz gebunden ist. Also ich meine, gut, der Typ hätte das eigentlich gar nicht machen dürfen, stand da drin. Dann gibt es eine Aufsichtsbehörde, die überhaupt nicht mehr besetzt ist wegen irgendwelchen, die AfD soll da aber nicht mit rein, Schikanen, Scheiß, Dreck. Deswegen gibt es keine parlamentarische Aufsicht mehr für das Ding, die da eigentlich drin steht in diesem Gesetz. Aber steht alles da drin im Gesetz? Oh, die Welt ist wunderbar und perfekt, also regen Sie sich nicht auf. sich juristisch gegen die Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall wehren. Das ist übrigens der Unterschied zur DDR oder zu Russland. In Russland können Sie den FSB nicht verklagen, in Deutschland können Sie das. Und das haben Sie auch getan. Das begrüße ich ja auch. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal das letzte Urteil an, das es gibt vom Oberverwaltungsgericht Münster. Es hatte zu entscheiden, ob der Verfassungsschutz Sie zu Recht als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft hat. Nachdem das Gericht Tausende von Belegen geprüft hat, hat es Folgendes geschrieben. Die Einstufung und Beobachtung der AfD als Verdachtsfall war und ist auch materiell rechtsmäßig. Bei der AfD lagen und liegen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass sie Bestrebungen verfolgt, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist. Das so, Münster liegt wo? Liegt es in Thüringen? Nein, es liegt nicht in Thüringen. Nordrhein-Westfalen. Es liegt in Nordrhein-Westfalen. Mit anderen Worten, wir reden hier von was ganz was anderem. Das Gericht weiter. Es besteht der begründete Verdacht, dass es den politischen Zielsetzungen jedenfalls eines maßgeblichen Teils der Klägerin, also Ihnen, entspricht, deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur einen rechtlich abgewerteten Status zuzuerkennen, weil es zu ihren zentralen politischen Vorstellungen gehört, dass es eine von der Staatsangehörigkeit unabhängige ethnisch-kulturelle Volkszugehörigkeit gibt, die von entscheidender Bedeutung für die Bewahrung der deutschen Kultur. Wer will das denn leugnen? Wenn er kein kompletter Lügner ist? Wer will das denn leugnen? Willst du das leugnen? Dann kannst du auch gerade wieder gehen, weil wir brauchen keine Flacherdler im Bundestag. Ja, und ich meine, das ist doch unser Programm gewesen, jahrelang, mit Rückkehr von Spätaussiedlern und absolut. Und nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Schlesier. Ja. Hat immer irgendwie eine Rolle gespielt. Nur jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen, und ist das, es auf einmal dass Nicht-Staatsbürger andere weniger Rechte haben in Deutschland, ist auch so. Die haben halt nicht die staatsbürgerlichen Rechte. Wie wählen gehen, demonstrieren gehen und diese Dinge. Wenn haben ich nach Holland fahre, darf ich da auch nicht wählen. Ganz verrückt. Gerechtfertigt, bei rechtlichen Zuordnungen danach zu unterscheiden, so, ob und gegebenenfalls aus welchem Kulturraum deutsche Staatsangehörige und deren Eltern zugewandert sind. Dies stellt eine nach Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes unzulässige Diskriminierung aufgrund der Abstammung dar, die mit der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz nicht zu vereinbaren ist. Lustig, weil eben habt ihr noch irgendwie ja, diese Gleichbehandlung in eurem Wahlprogramm für Asylsuchende abgelehnt. Wie jetzt, FDP? Weil da hieß es ja, die sollen weniger Geld bekommen. Also wenn, warum, ja, jetzt wo, hat er gerade von Staatsangehörigen irgendwas geredet. Ja, aber weiß, das ist ja heute immer. Auch im Endeffekt ja schon wieder das Ding mit dem, also, das ist ja schon wieder Korrektivlevel. Also, die Behauptung, dass man Staatsangehörigen das abgesprochen hätte, ist ja auch schon wieder ziemlich weit hergeholt. Aber da werden sie wahrscheinlich so Sachen nehmen wie, ja, wie zum Beispiel, dass die Leute nicht mit dem Kopftuch ins Richteramt sollen oder so. So super tolle Ideen. Und wenn du das alles vorantreibst, lieber Herr Strasser, weil er ist nämlich auch so einer, der meint, dass diese religiösen Vereinigungen eigentlich nichts falsch machen können und dass das ja alles nur Larifari, Hippie-Dippie, wir haben uns alle lieb, Kram ist. Und ja, dann lies mal dein schönes deutsches Gesetz dann irgendwann hier dem Kalifat vor oder den Leuten, die das fordern oder so. Ich bin mir sicher, die sind alle schwer beeindruckt. Stell dich mal hin und sag, Leute, also das ist, ja, guck mal hier. Ist hier nicht unterschiedlich oder so? Kann man hier nicht unterschiedlich machen? Ich bin mir sicher, die werden das ganz besonders ernst nehmen und sich freuen, dass sie aufgeklärt werden von dir darüber, was hier so läuft in Deutschland. Also. Unabhängige Richter haben das geurteilt, Frau von Storch, und Sie haben jetzt nach Belegen gerufen. Ich will Ihnen einen letzten Beleg geben, dass Sie es nachlesen können aus der Gerichtsakte. Sie finden es auf Seite 4415. Hans-Thomas Tillschneider, AfD-Landtagsabgeordneter und stellvertretender Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, erklärt, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft handle es sich nicht um eine, Zitat, echte Nationalmannschaft, sondern um eine, Zitat, bunt zusammengewürfelte Söldnertruppe der Deutschland AG. Zitat. Ich find's lustig. Ja, also, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft ist ja auch ein Staatsorgan, oder was? Das ist, die kommt gleich nach dem Bundespräsidenten, oder wann kommt die? Wo ist die angesiedelt, oder wie? Alter Schwede, ey. Ja. Fußballclubs verstaatlichen. Ja, wer ist hier, wie heißt der Erdogans Freund? Mesut. Ja. Mesut. Ja, oder guck dir doch die Leute da mal an. Aus diesen Interviews und so. Von damals, als er noch gespielt hat bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo die alle meinten so, nö, ist kein richtiger Türke, er ist ein Verräter und so weiter und so fort. Ja. Und dass jetzt Deutsche sich darüber aufregen oder wie und das irgendwie meinen, dass das verkehrt wäre oder lauter so Sachen. Also. Tatende, also ohne Reichsbürgerverschwörung geht es bei Ihnen nicht und dabei insbesondere Nationalspieler mit türkischen Wurzeln angreift und als Zitat Türken mit deutschem Pass bezeichnet. Liebe Frau von Storch, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sie sind ein rechtsextremer Verdachtfall und das ist auch gut so. Außer, dass Türken sich halt selber oft als Türken mit deutschem Pass bezeichnen, weil Daddy Erdogan trotzdem ja wichtiger ist als genau hier Benjamin Strasser von der FDP. Genau. Und diese Behauptung mit der Deutschland AG kann ich mir halt auch so erklären, dass es halt so ein Ding ist von wegen so, ja, da zählt halt nicht mehr, da zählt nicht irgendwie das Land, mit dem ich mich verbunden fühle, sondern da zählt halt nur irgendwie, ja, wo ich halt angedient bin, so wie halt, ja, ich habe da halt einen Arbeitsvertrag, so ich arbeite jetzt für mein Geld, ne, deswegen Deutschland AG, also. Würde ich nicht unbedingt sagen, dass das jetzt unbedingt so sein muss von wegen Deutschland ist nur die GmbH, bla bla. Weil genau, ist eigentlich die GmbH, ist das doch Deutschland GmbH. Als AG also, würde das gar keinen Sinn ergeben. Ja genau. Ja, also was hat das mit Reichsbürgerverschwörung zu tun, alter Schwede, ey. Ja, er wollte halt noch ein Buzzword unterbringen. Ja, er ist bei der FDP. Er ist ein Experte, ne? Er ist Innenpolitiker und Experte und so. Und ich habe ihn ja auch vor ein paar Wochen erlebt, als ich in Berlin war bei diesem Programmkonvent. Und da hat er da auch super Laune gehabt und so. Also die Leute wissen einfach so unglaublich Bescheid. Das sind solche Go-Getter hier, die machen ja alles vernünftig im Staat. Das kennen die Gesetze und so. Und alles top. Ja, und das nächste Ding mit der AfD, unser Grundgesetz und das Verfassungsgericht. Ich habe ja auch schon mal vorgestellt, dass sie sich jetzt diese Regelungen zum, wie das Verfassungsgericht, also wie Richter ans Verfassungsgericht berufen werden, jetzt ins Grundgesetz reinschreiben wollen, damit man die nicht einfach so ändern kann. Weil bisher wurde halt einfach ein Gesetz gemacht, normales Gesetz, wenn man halt einfach nur eine normale Mehrheit halt braucht im Bundestag, um das Gesetz zu machen und dann natürlich im Bundesrat auch, um das dann halt durchzukriegen. Und für die Berufung von irgendwelchen Richtern gibt es dann wieder das Problem, dass es da die Sperrminorität gegeben hätte, wo dann die, wenn sie sagen, nee, den wollen wir nicht, die da halt nicht benannt werden können, und dass dann so läuft, dass die AfD ausreichend Mitglieder da im Parlament hat oder halt auch im Bundesrat, wobei das so schnell halt natürlich nicht passieren wird, dass sie dann quasi sagen würden, nee, eure Leute wollen wir nicht und die anderen dann sagen würden, ja, eure Leute wollen wir auch nicht und dass dann halt eben da niemand mehr berufen wird. So das übliche Ding und deswegen haben sie sich das jetzt hier reingeschrieben, wie dann das Prozedere ist, sodass es halt diese Sperrminorität dann da nicht mehr gibt. Und ja, also es alles ganz demokratisch. Stellen Sie bitte keine Nachfragen, gehen Sie einfach weiter. Nein, nein, wir ändern hier nur die Spielregeln. Wir stehen morgen an der Scheune, weitergehen. Ja, Ja, das sind also nicht die Richter, die sie suchen. An der Scheune steht es natürlich nicht. Das ganze Ding ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite will man natürlich auch nicht, dass es jetzt irgendwie dann nicht mehr handlungsfähig ist oder so, dieses Gremium. Wenn es da halt nur so, zu so einer Sperrung dann kommen würde, weil das wäre ja dann halt wieder so ein, ihr wollt es nicht für euch, wir wollen es nicht für uns und deswegen passiert nichts mehr. Aber ja, ich meine, die wissen natürlich alle, warum das jetzt passiert und ja, die ganzen Reden waren auch halt so, ja, unser Verfassungsgericht hat sich zu so einer wichtigen Instanz irgendwie entwickelt, das wussten ja die Väter von unserem Grundgesetz noch gar nicht und konnten das ja noch gar nicht vorhersehen und das ist alles so super und toll und top und dass da natürlich auch alle möglichen ja, Entscheidungen schon gab für irgendwelche Richter, wo die sich halt echt Gedanken gemacht haben. Der eine von der AfD hat sogar behauptet, irgendwie von der CDU wäre auf ihn zugekommen und hätte irgendwie gesagt, ja, hier den ehemaligen CDU-Bundestagsmitglied Mensch, den sie da zum Richter gemacht haben. Sein Name ist mir gerade entfallen. Dass sie doch da zusehen sollten, dass das verhindert wird oder so. Weil irgendwie die CDU sich da nicht überzeugen lässt, dass es irgendwie okay wäre oder so, den da nicht reinzuschicken oder so. Und wir haben ja auch, also jetzt zwar nicht vom Verfassungsgericht selber, im Verfassungsgericht selber war es eigentlich bisher nur die gute Frau Bär, die da so eine ganz ideologisch komische Dame war. Aber aus diesen Landesverfassungsgerichten kennen wir ja schon so Leute wie die eine, ich weiß nicht mehr aus welchem Land die war, die dann irgendwie so ein Interview gegeben hat, wo sie sich irgendwie über den Antikommunismus in Deutschland beschwert hat. Na, also. Ja. Antikommunismus, wo denn das? Ja, in Deutschland. Warum halt beschwert man sich denn da? Nur wenn man fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht, würde ich sagen. Du kannst ja auch als grüne Jugend irgendwelche Gastbeiträge im marxistischen Jakobin-Magazin schreiben und die ehemalige Chefredakteurin davon kann irgendwie für die Linkspartei die Chefin da werden, die Vorsitzende. Das ist alles ganz normal, ne? Das geht ja alles. Das ist alles auf dem Boden des Grundgesetzes. Da braucht man ja auch nicht die überwachen oder so vom Verfassungsschutz her oder so, weil Gründe. Und beschwer dich nicht, weil es sei es gesetzlich geregelt. Hier ist nicht wie in Russland. Sei es gesetzlich geregelt. Oder in Polen, wo einfach die Regeln für die Besetzung von Gerichten geändert werden. Bananenrepublik. Ja, das haben sie auch irgendwie vorgelesen. Die eine Richterin irgendwie, die sie dann durch irgendwelche Tricks mit dem Maximalalter irgendwie da rausgekegelt haben und ist dann aber trotzdem jeden Tag mit einer Kerze irgendwie zum, oder mit einer Blume irgendwie zur Arbeit gegangen oder so, hat ja einer erzählt. Ja, stunning and brave. Ich meine, es mag alles sein, dass es da auch nicht mit rechten Dingen zugeht, aber die brauchen sich halt nicht einbilden, dass hier wieder nur von der rechten Seite irgendeine Bedrohung vorliegt, weil ihre Leute und ihre Sicht der Dinge, also ich sag nur hier Herbert Marcuse und seine repressive Toleranz, die ist definitiv in unseren Rechtsprechungen mit einigen Agenten drin enthalten. Marcuse, jetzt denkst du dir wieder einen Namen aus. Mann. Ja, das stimmt. Ist kein echter Name. Marcuse. Ist das aus einem James Bond Film? Das Habermas ist bald voll. Ja, und dann gab es hier noch meinen Antrag zum Thema Migration stoppen. Dabei dachte ich eigentlich, die CDU macht sowas nicht mehr, damit es nicht von der AfD irgendwie unterstützt wird. Hab mich gewundert. Migration. könnte denn da so... Vielleicht hat der Nikolaus uns ja noch... Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke ausdrücklich der CDU für diesen Antrag, weil er uns ja noch mal die Möglichkeit gibt, mit dieser ja unzweifelhaft stark ideologisch geprägten und unübersehbar wahltaktisch geprägten Auflistung von Wünschen und Forderungen ohne jede konkrete Substanz, also mit dieser Aufrechnung gleichzeitig eine Abrechnung mit dem gegenwärtigen migrationspolitischen Elend der Union, das nicht immer so war, durchzuführen. Diese Politik krankt unter anderem geil, daran, oder? Und das ist bemerkenswert. Ich finde das Framing Antrag. Schon geil. Also was die CDU hat jetzt eine komische Meinung zur Migration, was nicht immer so war. Womit er auf halt die Merkel-Pause anspricht, in der das nicht so war. Vorher war die CDU immer grundsätzlich migrationskritisch und noch viel härter als heute. Insofern, ja, war nicht immer so. Stimmt, Helge. Dass humanitäre Verantwortung, auf die Sie sich ja berufen, bei Ihnen genau darin besteht, die zwei Wörter im Titel des Antrags zu nennen. Danach findet sich nichts mehr dazu. Kein einziges Wort, keine Angaben, keine Überlegung, wie Schutzbedürftige in diesem Land geschützt werden. Humanitäre Verantwortung ist demnach in der Migrationspolitik der CDU abgeschafft. Wie schade. Zweitens krankt Ihre Migrationspolitik daran, dass es weder um Migration geht. Wir haben keine sachlichen, realitätsorientierten Aussagen, wie konkret das alles umgesetzt werden soll. Und vor allem ist es Abwesenheit von Politik. Wo benennen Sie denn konkret die Umsetzung Ihrer Wunschkataloge, Ihrer Forderungen? Nirgendwo. Und das Dritte ist, und das ist, glaube ich, das Eigentliche, was wir hier erleben, es ist die Austreibung von Merkel, die Entmerkelung der CDU am Beispiel der Migrationspolitik. Ja, wenn es doch nur so wäre. Wenn es doch nur so wäre. Ich habe das Gefühl, es wird überhaupt nichts entmerkelt. Die haben der Merkel nur diese neue Kostüm angezogen von dem Mann mit den wenigen Haaren. Leider ist aber Deutschland kein Versuchslabor für solche therapeutischen Übungen Ihres Kanzlerkandidaten. Das ist so weit gekommen und das ist erschütternd. Das ist erschütternd, dass man sich bei vielen Ihrer Anträge, diesem, aber auch Gesetzentwürfen der letzten Monate, doch klar machen muss, dass da gegenüber der AfD Urheberrechtsverletzung erfolgt. Tatsächlich ist es so. Schauen Sie sich mal Anträge der Union zur Zurückweisung an Grenzen von 2018-19 an. Die Wortwahl ist erschreckend ähnlich bis identisch. Und das ist beschämend und traurig für ein Land. Wie krass. Die Wortwahl ist identisch, weil man ja auch in so vielen Worten sagen kann, Zurückweisung an der Grenze von Migranten. Und da gibt es ja 1000 Worte, wie viel Schnee bei den Eskimos. Und es ist ja auch jetzt einfach nicht mehr, also man sollte auch einfach nicht mehr außerhalb der von Helge festgelegten Grenzen sich äußern. Einfach aus Anstand. Humanität, Verantwortung. Ja, Zurückweisung an Helges Grenzen, würde ich sagen. Ein Land, das einen großen Kompromiss, das große Volksparteien braucht für die Migrationspolitik hier. Es kann doch ja, nicht ernsthaft sein. Das braucht dass Sie die großen Parteien für die Migrationspolitik, damit die ungehindert weitergeht, damit das Land hier komplett erstickt daran. Super, Helge. Dieses Merkel-Traumas, das ganze Land in Haftung nehmen. Und die Pointe ist ja noch viel schlimmer. Wir haben uns hier ja manchmal auch in der Großen Koalition über Herrn Seehofer aufgeregt. Sein Umgang mit Frau Merkel, Ausführungen zu Migration und Integration. Mittlerweile muss man sagen, mit seinen Positionen zu Europa, die er damals vertreten hat und auch heute, mit seinen Stellungnahmen zur Seenotrettung, dass Horst Seehofer aktuell linksaußen migrationspolitisch in der CDU darstellt. Das ist erschütternd und erschreckend. Und dann gehen wir einmal die Maßnahmen konkret durch. Sie fordern in Ihrem Antrag umfassende Zurückweisung an den Grenzen. Umfassend. Nicht unter bestimmten Bedingungen, auch nicht unter Berücksichtigung des geltenden Rechts. Was fordert das zumindest rudimentäre Verfahren erfolgen? Umfassende Zurückweisung. Unsinn. Und gleichzeitig Unsinn. Drittstaatenverfahren. Geltendes Recht bedeutet Drittstaatenregelung, bedeutet Dublin. Gutes Standbild, Chris, auch gutes Standbild. Es bedeutet Dublin. Und wenn jemand hier in Deutschland ankommt, es sei denn, er schippert einmal um Europa rum, um dann in Hamburg anzulanden, dann ist der kommt er aus einem sicheren Drittstaat. Und da ist eine allgemeine Zurückweisung völlig in Ordnung, Helge. Nur in eure Köpfe will das nicht rein, weil ihr euch in Helgeland eingerichtet habt. Wo das halt eine Straftat ist, jemanden, der hier nichts zu suchen hat, an der Grenze zurückzuweisen. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist das für euch. Mit dem Ergebnis steht im Text, dass die Externalisierung bedeuten soll, dass alle, die einen positiven Bescheid bekommen, nicht in der EU bleiben, also draußen. Kurzum, Ihre Antwort auf die migrationspolitische Frage ist, niemand kommt mehr. Wir sorgen dafür, dass niemand mehr kommt und damit ist Migrationspolitik erledigt. Es ist nur ein Problem damit. Meine Stimme habt ihr. Die Wirklichkeit, die Diktatoren und Regime dieser Welt und die Naturkatastrophen dieser Welt richten sich nicht nach den ideologischen Befindlichkeiten, Vorstellungen und Naturkatastrophen sind überhaupt kein Fluchtgrund. Wir können doch nicht für jede Naturkatastrophe dann die Einwohner hierher fliegen, wenn irgendwo was ist. Was stellst du dir denn vor, Helge? Beim nächsten Taifun importieren wir Florida oder was? Mann! Mann, angucken! Wie viele Menschen durch das BAMF Schutz bekommen oder spätestens durch Gerichte, was ist dann Ihre Schlussfolgerung? Ist also das gesamte nationale und europäische Recht zu Asyl und Flucht falsch? Variante 1? Ja. Ja. Variante 1, ja. Variante 1, okay. Variante 1, alle stehen auf dem Feld 1. Mal gucken, wo gleich das Licht angeht. Variante 1 ist korrekt, ja. Kann ich schon mal spoilern. Oder sind das alles Fehlentscheidungen des BAMF? Auch darauf geben Sie... Wieso? Ist doch gar keine... Das schließe ich doch überhaupt nicht aus. Es ist doch beides wahr. Also... Auch wieder ein gutes Standbild. Man kann heute nicht meckern. Ich arbeite nur mit dem Material, was ich vorgesetzt bekomme. Geben Sie keinerlei Antwort. Stattdessen reden Sie notorisch von irregulärer und illegale Migration und alle Schutzbedürftigen sind subsumiert. Weil ja im Übrigen, wie wir alle wissen, Menschen, die schutzbedürftig sind, gar keine Alternative haben als irregulär. Als nach Deutschland zu gehen. Als in Deutschland Sozialhilfe zu beantragen. Eine andere Chance haben die gar nicht. Menschen, die hierher kommen, haben keine andere Chance, als irregulär einzuwandern. Ja. Alles klar, Jäger. Wissen Sie auch. Aber dann spielen wir es durch. Sie weisen also an den Grenzen zurück. Was ist denn, wenn die anderen Länder sagen, nee, wir nehmen die Menschen nicht zurück? Die sind doch noch gar nicht bei uns, also brauchen wir die nicht zurückgeben. Die sind noch bei den anderen, wenn wir die an der Grenze abweisen. Muss man dir alles erklären, Helge? Was, wenn die anderen sagen, wir nehmen die nicht zurück? Ja, wäre keine andere Wahl, würde ich sagen. Entwicklungshilfe streichen. Oh, Gottes Willen, ist aber das Bundestagsabgeordnete, das ist so unglaublich. Was, wenn sie sagen, wir nehmen sie nicht zurück? Um Gottes Willen. Wir Flüchtlinge, ja. Refugees in Orbit in ganz Europa. Wer ist zuständig? Was sind die Folgen? Was die Regierung der Heimatländer. Europapartei Helmut Kohls mit herausragenden Leistungen hat sich von Europa verabschiedet. In der letzten Legislatur beschworen sie noch Horst Seehofer und seine Staatssekretäre. Wir brauchen europäische Antworten. Jetzt Alter, steht in diesem Antrag Europa wird von einer ungewählten Unionspolitikerin regiert. Was willst du denn? Die haben sich von Europa verabschiedet. Er denkt sich aber manchmal auch Sachen aus. Ja, Helmut Kohl hat mal gesagt, Europa ist gut und deswegen müssen wir doch jetzt die ganze Welt hierher schicken. Ja, das heißt Europa ja auch eigentlich. Das ist ein Akronym, das steht für Einwanderung regulär und reguläre... Unlimited. Ja, Unlimited kam drin vor, genau. Da zeigt er übrigens gerade, wie er gestern seiner Freundin aber mal so einen Klaps gegeben hat. Im Standbild. Nichts geht, das brauchen wir nicht, alles sinnlos. Wir gehen zurück zu einer letztlich nationalisierenden Migrationspolitik. Es kann und wird niemals funktionieren. Es wird Migration geben, es wird Flucht geben. Und Europa kann nicht die Antwort geben, wir ziehen alle Binnengrenzen warum, hoch, wir schaffen das Schengen-System ab. Und warum gibt eigentlich die Establishment-Linke einfach das generelle Konzept von Grenzen von einem Staat auf? Also ich meine, wir haben das schon eine ganze Weile, aber er sagt so, das kann nicht funktionieren. Ich denke mir einfach so, vor 20 Jahren hattet ihr da noch eine andere Meinung drüber. So, ich keine Ahnung. So, wie kam denn eigentlich der Konsens bei euch zustande? Also ernsthaft. Die Gesichter hier sind auch gut. Hälfte guckt schon irgendwie auf den Boden. Die Dame hier unten guckt auf ihre Uhr. Und halten sich hier den Kopf. Die Dame mit der Uhr lächelt so ein bisschen. Sollte sie sagen, naja, er hat ja nicht mehr lang. Und der andere erwürgt sich hinten, der rechts über der Frau mit dem hellen Jackett, links über der Frau mit dem hellen Jackett, der schon dabei, die Hand an die Haare, okay, das Ding. Und dahinter der Typ hat komplett abgeschaltet, Facepalm. Ach, Helge. Ja, und ganz links riecht einer an seiner Hand. Die ganz oben links, die sieht aber auch ein bisschen trans aus. Oder ist das nur das Standbild? Im Fernsehen sieht man immer transe aus. 5 von transe, ja. Wir bauen Mauern an den Grenzen Europas. In diesem Europa möchten wir jedenfalls nicht leben und werden wir nicht leben. Dies kann niemals die Antwort sein. Und dann noch etwas. Ihre hochkreative Antwort auf die Frage von Abschiebungsgesetzen und Abschiebungsregelungen ist noch weitere Gesetze. Aber erinnern Sie sich doch mal an diverse Sitzungen im Innenausschuss. Es krankt doch nicht daran, dass wir wirklich bis zur Grenze Gesetzgebung verschärft haben. Wir haben ein Umsetzungsdefizit in übrigens auch CDU-regierten Ländern ganz massiv. Wie Umsetzung? Umsetzung von was denn? Umsetzung von diesen Dingen, die alle nicht gehen laut dir? Also ich verstehe es nicht. Das geht alles nicht und wir haben ein Umsetzungsdefizit. Ne? Dann wissen wir jetzt wenigstens, woran es liegt. Das heißt, Sie können noch so viele Gesetze machen. Dies wird an der Realität und an der Praxis von Abschiebung 0,0 ändern. Und wenn Sie behaupten, es läge an Gesetzen, lügen Sie. Und dann kommen wir zum absoluten Meisterstück, den integrationspolitischen Passagen in diesem Antrag. Ihre Antwort auf Integration sind Integrationsvereinbarungen und Bekenntnisse. Was meinen Sie, was die Ausländerbehörden zu dieser gesinnungsethischen Placebo-Integrationspolitik sagen? Gar nichts werden die dazu sagen. Die haben nämlich keine Lust, dann Leute einzubestellen und Bekenntnisfragen zu stellen oder Integrationskataloge abzufragen. Mit Realität, mit Wirtschaftspolitik, Bildungspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Kooperation mit Unternehmen, die wir für Integration brauchen, hat es nichts zu tun. Ihre einzige konkrete Antwort ist, gutes Angebot von Deutsch- und Integrationskursen. Hurra, was für eine Erkenntnis. Und am Ende schließen Sie damit all denjenigen, gerade auch der Gastarbeitergeneration, die dieses Land mit aufgebaut hat, ins Gesicht zu schlagen, indem sie das dringend Notwendige, durch Schröder damals eingeleitete, durch die jetzige Regierung, damals noch durch die Ampel umgesetzte Staatsangehörigkeitsrecht, wieder aufheben wollen. Was meinen Sie, wie das Menschen wahrnehmen, die hier gearbeitet haben und dies verdienen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu haben? Was ist das für ein Signal an Menschen, die sich identifizieren sollen? Herr Lindt? Und Sie schreiben auch noch, man würde Leute damit belohnen, anstatt Leistung zu honorieren. Das Gegenteil ist der Fall. Nach 3 Jahren wird eingebürgert, wer die Sprache hervorragend beherrscht und wer große Integrationsleistungen bringt. Wenn man Desinformation betreibt. Helge Lindt, die Redezeit war längst vorbei. Hat er gerade gesagt, wir wollen Desinformation betreiben. Das stimmt, glaube ich, sogar. Ich spule nochmal zurück. Oh Gott. Okay. Nach 3 Jahren wird eingebürgert, wer die Sprache hervorragend beherrscht und wer große Integrationsleistungen bringt. Wenn man Desinformation betreibt. Mann, Helge Lindt, die Redezeit war längst vorbei. Okay. Keine Desinformation, praktische Politik, frohe Weihnachten. Herr Lindt. Ich finde ihn klasse. Frohe Weihnachten. Er hat mir frohe Weihnachten gewünscht. Das kann kein schlechter Mensch sein. Er hat nicht frohe Feiertage gesagt. Den schlechten Menschen. Also er ist Antisemit, sagst du damit, ja. Ja, genau. Das unterstelle ich ihm. Das war ein Witz. Bitte keine Ausdrucksuchung. Ja, und es kann natürlich auch geschossen werden, hat Ulrike Meinhof damals gesagt. Und jetzt sagt Carla Hinrichs, wir sind nicht mehr die letzte Generation. Ein Interview im Spiegel, auch das Foto finde ich. Dann kommt Yoda und sagt, nein, es gibt ein anderes. Frau Hinrichs, zu Beginn des Jahres hat sich die letzte Generation von den Klebeblockaden verabschiedet. Wo steht die Bewegung jetzt? Unser Anspruch war immer, wenn sich die Situation verändert, verändern wir uns. Wir müssen anerkennen, dass die Welt heute nicht mehr die ist, die sie war, als wir anfingen. Oh, ein Kalenderspruch zur Eröffnung, Frau Hinrichs. Das haben Sie beim Politikern gelernt. Was wollen Sie erreichen? Wir waren die letzte Generation vor den Kipppunkten. Heute können wir nicht mehr sicher sein, dass das stimmt. Statt der Wissenschaft ist, dass es Kipppunkte gibt, aber niemand genau weiß, wann sie erreicht sind. Möglicherweise wurden einige schon überschritten, aber grundsätzlich ist die Lage ja noch, ist noch nicht geändert. Unsere Bewertung hat sich geändert. Als wir anfingen, wäre die Regierung noch in der Lage gewesen, der Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Heute stecken wir mittendrin. Nehmen Sie zum Beispiel den Amazonas. Es gibt Anzeichen, dass er schon gekippt ist. Dass er beginnt, mehr CO2 auszustoßen als zu binden. Die Lage eskaliert vor unseren Augen. Es gibt Anzeichen, ne? Es gibt ganz deutliche Anzeichen dafür, dass der ganze Amazonas gekippt ist. Und verrät euch Carla Hinrichs hier in dem Interview. Und weil wir also nicht mehr sicher sind, die letzte Generation vor den Kipppunkten zu sein, werden wir uns auch nicht mehr so nennen. Wir lassen den Namen hinter uns. Wir sind jetzt nicht mehr die letzte Generation. Ja, lösen Sie denn die Bewegung auf? Nein, aus den Strukturen der letzten Generation wird etwas Neues entstehen. Etwas Großes. Ich bekomme ein bisschen Gänsehaut, wenn ich es ausspreche. Ja, dann sprechen Sie es doch mal aus. Wie wird die neue Bewegung denn heißen? Es gibt konkrete Überlegungen dazu. Verraten Sie die? Nein. Was Großes, Gänserot. Ja. Bald im Bürgerboy-Keller in München. Kundgebung. Oder vielleicht auch brennen in Frankfurt wieder Kaufhäuser. Ich bin gespannt. Genau, ich lehne meinen Laden jetzt um. Wir sind jetzt nicht mehr die letzte Generation, neulich hat mir einer einen neuen Titel vorgeschlagen. Die allerletzte Generation. Wir sind die letzte Generation-Fraktion. Wird noch jemand auf einen Flughafen stürmen und sich vor Autos setzen? Auf dem Flughafen vor Autos setzen, ey Spiegel. Will ich jetzt auch mal drüber nachdenken, was du da fragst, oder? Proteste wird es weiterhin geben. Dabei sind Vielfalt und Kreativität gefragt. Aber Blockaden vor Autos und Flughöfen und Straßen sind erstmal nicht mehr unser Fokus. Ja, was dann? Das erzählen wir, wenn es soweit ist. Aber bisher stand das Mantra, wer nicht stört, wer nicht gehört, wird nicht gehört, sehr im Mittelpunkt. Das wird sich ändern. Wir müssen uns nicht mehr an jeden Abendbrottisch kämpfen. Im nächsten Schritt wollen wir Großes schaffen, eine neue Art von Gemeinschaft und Resilienz in die Gesellschaft bringen. Und dazu echte Mitbestimmung ermöglichen. Warte, das wird jetzt das große Ding, wo auch die ganzen echte grünen Jugend-Heinis sich davon losgesagt haben. Das kann gut sein, ja. Und sie machen jetzt so eine Art maoistische, kommunistische Plattform. Ja, sind ja auf jeden Fall schon voll in diesem Mao-Sprech drin. Echte Mitbestimmung, so nach dem Motto, ja, was ihr alles macht, das ist ja eine normale Demokratie. So. Das ist ja keine echte Mitbestimmung. Wir sind für echte Mitbestimmung. Die daraus besteht, dass unsere Expertengremien und so wie jetzt hier die Macht übernehmen. Um in der Sprache der Klimapolitik zu bleiben, ist das der Schwenk weg vom Klimaschutz hin zur Anpassung? Wir geben den Kampf für Klimagerechtigkeit nicht auf, aber wir wollen gleichzeitig an etwas bauen, das besser mit der neuen Realität fertig wird. Unser Zusammenleben kann besser und gerechter sein. Das ist recht unkonkret. Was heißt das denn? Wenn es im Sommer mehrere Tage über 40 Grad heiß ist, weiß ich im Moment nicht mal, ob neben mir eine Oma wohnt, die vielleicht Hilfe braucht. Gleichzeitig leiden viele Menschen in unserer Gesellschaft schon heute. Wir wollen Verbindungen herstellen und uns auf die kommenden Krisen vorbereiten. Es geht um gegenseitige Absicherungen, um soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt. Die neue Gruppe wird also keine Klimabewegung im engeren Sinne mehr sein. Wir waren immer auch eine Demokratiebewegung, eine Gerechtigkeitsbewegung und eine Klimabewegung. So wird es bleiben. Nachbarschaftsarbeit, die Folgen hat für die Gesellschaft als Ganzes. Dazu Proteste, dafür braucht es eine Massenbewegung. Wie soll das gehen? Es ist ein Griff nach den Sternen. Ich habe keinen Bock, kleine Schritte zu machen. Wir wollen, dass alles anders wird. Wir glauben, dass alles anders sein kann. Am Anfang haben wir mit 2 Dutzend Menschen, die sich vor Autos gesetzt haben, wahnsinnig viel bewegt. Wir wollen ein neues System, das besser in der Lage ist, auf Krisen zu reagieren. Ja, was heißt das, so ein neues System? Es wird zu Brüchen kommen. Das ist die Realität. Unser Wirtschafts- und Sozialsystem wird Risse bekommen. Wir haben ein riesiges Kartenhaus gebaut, das jederzeit zusammenstürzen kann. Die einzigen, die darauf vorbereitet sind, sind jene, die die Demokratie abschaffen wollen. Wir wollen in der Lage sein, in kritischen Momenten tausende Menschen auf die Straße zu bringen, die für ein friedliches, demokratisches System einstehen. Dafür braucht es Training. Was? Rote Garden oder was? Oh, die letzte Generation war immer schon so im Verdacht, so einen Umsturz durchführen zu wollen. Eben klangen sie noch eine Heilsarmee, jetzt wieder so, als schmiedeten sie einen großen Plan zum Umbau der Gesellschaft in der Krise. Ist der Verdacht begründet? Wir wollen keinen Umsturz und ich verstehe auch nicht, wie sie darauf kommen. Aber wer glaubt denn noch daran, dass alles so weitergehen kann wie bisher? Der Kapitalismus und unser gegenwärtiges politisches System stürzen uns in den Abgrund. Wir haben uns entschieden, da nicht einfach mitzumachen, nicht auf ein Wunder zu hoffen. Wir sind friedlich und demokratisch. Wir verlangen mehr von der Demokratie und wir glauben daran, dass wir eine bessere Welt schaffen können. Wenn jemand das verdächtig findet, lade ich ihn gern ein, mit mir darüber zu diskutieren. Ja, Entschuldigung, aber das klingt doch nach Revolution. Ja, friedliche Revolutionen sind etwas Wundervolles. Denken wir nur an den Fall der Mauer. Alter, der Fall der Mauer, das ist genau das, was ihr ungeschehen machen wollt, wenn ich euch so angucke. Wenn wir erfolgreich sind, wird alles, was wir gemacht haben, sicher irgendwann als friedliche Revolution bezeichnet werden. Sicher, ja. Ganz sicher. Ja. Die Welt steht in Flammen. Wir waren der Feueralarm, der darauf aufmerksam macht. Niemand kann mehr sagen, er wisse nicht, wie ernst die Lage ist. Auch wenn das einigen zu laut war, die Zukunft wird zeigen, dass es notwendig war. Ja, eine Bewegung wagt den Bruch mit allem, was sie bekannt gemacht hat. Wie läuft sowas ab? Wir haben im August einen Prozess gestartet, mit vielen Menschen aus der Bewegung gesprochen, haben die Situation analysiert, die gesellschaftliche Lage, die ausbleibende Reaktion der Regierung auf eine eskalierende Klimakrise. Was sollen die genau im Amazonas machen, der Scholz und die Baerbock? Das Ergebnis war, dass wir uns verändern wollen. Wir verändern als Bewegung oder Sie wollen unser Land verändern? Der ursprüngliche Plan war aber doch, massenhaft Menschen dazu zu bringen, an Straßenblockaden teilzunehmen. So sollte Druck auf die Regierung auch gemacht werden. Die Massen gab es aber nie. Die Massen sind nicht aufgetaucht. Aber wir haben entlarvt, dass die Regierung keinen ernsthaften Plan vorlegen kann oder will. Im friedlichen Protest dauert es oft Jahre bis Jahrzehnte, denen Menschen mutig vorangehen, bis die Massen folgen. Sind sie wütend auf die Gesellschaft? Nein. Leider gab es viel Gewalt gegen uns. Menschen haben uns von der Straße gezerrt, auf Übelste beleidigt. Aber das macht mich nicht wütend. Es ist gut, dass das an die Oberfläche geholt wurde. Wir haben sichtbar gemacht, wie hilflos Menschen in unserer Gesellschaft sind, wenn ein solches Gewaltpotenzial in ihnen schlummert. Unsere Regierung macht nichts dagegen. Das sollte alle zum Handeln bewegen. Zudem hat das Mediensystem versagt, zu viele Fake News über das Klima verbreitet oder nicht korrigiert. Wenn dann noch der Staat so hart gegen friedlichen Protest vorgeht, wird es schwerer, Menschen zu mobilisieren. Puh. Friedlicher Protest wird kriminalisiert, nicht nur in Deutschland. Wir werden weiterhin überwacht. Ich schlafe immer noch schlecht, weil ich seit einer Razzia Angst habe, dass jemand meine Wohnung stürmt. Natürlich hat das unsere Überlegungen beeinflusst. Der Druck laugt aus, es schreckt Menschen ab. Ich bin stolz, dass wir so stark zusammenhalten und weiterkämpfen. Und so weiter und so weiterkämpfen, ja. Und für die Blockaden will sie sich nicht entschuldigen. Ich wüsste auch nicht, von wem. Was? Hat sie nicht gerade noch von gewaltfreiem Widerstand geredet? Außer von meinem Gewissen und den zukünftigen Generationen. Jetzt wird weitergekämpft mit gewaltfreiem Widerstand, oder wie? Haben Sie schon gesagt, dass Sie sich bewaffnen wollen, weil niemand zuhört? Nee, bisher noch nicht. Zumindest nicht. Das ist der nächste Schritt, wenn man den großen Sprung nach vorne nicht mitspringen will. Dann wird man gekeult vom Böhmermann. Auf kleine Schritte hat Karl Heinrichs dabei keine Lust. Genau, auf Stampf, Luftanhalt. Ich werfe mich jetzt hin und schreie so lange, bis ich die Klimaschutzverordnung kriege. Die allerletzte, allerletzte, die wirklich finale. Also jetzt ist wirklich Schluss. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns das hier überhaupt angucken wollen. Das ist Zuschauereinsendung. Und ich fand die Rede halt, also es ist schwierig, ein AfD-Mann redet über den Krieg in der Ukraine. Und ich bin auch jemand, der sagt, also jeder Tote, egal auf welcher Seite, ist eigentlich einer zu viel. Und so ein anhaltender langer Krieg ist menschlich gesehen eine absolute Tragödie und man sollte da alles tun, damit das Sterben halt nicht weitergeht. Ja, aber also auf der einen Seite finde ich, passt die Form dort nicht hin, aber er sagt halt auf der anderen Seite auch was ich auch immer wieder denke, und das ist, er nennt halt die Leute im Parlament Kriegstreiber, oder zumindest sagt er, es gibt Kriegstreiber im Parlament, und er sagt halt, deren Kinder werden nicht an die Front gehen müssen. Deren Kinder werden nicht, und er beschreibt das sehr grafisch, irgendwie mit zerschossenen Gliedern im Zinksack nach Hause kommen. Und da ist natürlich richtig Tohuwabohu dann im Bundestag. Und ich meine grundsätzlich, ich hätte es anders vorgetragen, aber ja, also diese Leute, die dort ständig für den Krieg trommeln, und für die Eskalation des Krieges, deren Kinder werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht davon betroffen sein, dass wenn irgendwann mal irgendwas gegen die Russen verteidigt werden muss. Aber ich finde es trotzdem halt erschreckend, wie polarisiert, wie aggressiv, wie kaputt unser Parlament inzwischen eigentlich ist. Und auch der Nachsatz von der Frau Baas, die dann mit sicherer Stimme verkündet irgendwie, es gäbe im Parlament keine Kriegstreiber. Da habe ich dann auch für einen Moment geschluckt, weil ich durchaus schon von Leuten Sachen gehört habe, wo ich sage, das ist Kriegstreiberei im Endeffekt. Genau das ist der Sinn des Wortes. Wie gesagt, man kann in der Sache da verschiedener Meinung drüber sein, was richtig ist, Friedensbemühungen oder noch mehr Waffen oder was auch immer, das verstehe ich vollkommen. Aber ich finde es, naja, auf der einen Seite finde ich es falsch, dass er halt da rumpöbelt, aber auf der anderen Seite ist es schon richtig, den Leuten auch vor Augen zu führen. Und da passt das Wort privilegiert, finde ich, nämlich wie privilegiert diese Leute sind. Zum Thema passt es halt auch überhaupt gar nicht, weil ich meine, das ist die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes beschlossen. Können ja mal ein bisschen gucken, was damit so auf sich hat, zumindest nach dem, was hier in dem Anleser-Ding drinsteht. Der Bundestag hat am Freitag, dem 20. Dezember 2024, den Entwurf der Bundesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes angenommen. Auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klima und Energie votierten die Fraktionen CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen für den Entwurf. FDP, AfD und die Gruppe Die Linke enthielten sich der Stimme. Erstmals beraten und im Ausschuss Anschluss an die Ausschüsse. Da ging es einfach um russisches Gas oder irgendwas. Nee, das hatte irgendwas deswegen mit dem Gesetzentwurf für die Bundesregierung die rechtliche Grundlage zur Erhebung der Gasspeicherumlage in Paragraf 35e des Energiewirtschaftsgesetzes ändern. Der Gesetzentwurf sei nötig geworden, schrieben sie, weil die Europäische Kommission in einem Prüfverfahren zu der Auffassung gelangte, dass die Grundlage von § 35e ENWG festgelegte Berechnungsmethode unvereinbar sei mit den nach Inkrafttreten von § 35 ENWG in Kraft getretenen EU-Verordnungen 20.022.103 zur Änderung der EU-Verordnung 2017.1938 und der EEG-Verordnung Nummer 715.209 im Hinblick auf die Gasspeicherung. Zudem verteuere die Gasspeicherumlage durch die Belastung der Grenzübergangspunkte bzw. virtuelle Kopplungspunkte den Gastransit durch Deutschland dermaßen, dass mittel- und osteuropäische Mitgliedstaaten die Diversifikation ihrer Gasbezugsquellen erschwert werde. Damit steht die Gasspeicherumlage den gemeinsamen Bestrebungen der EU entgegen, unabhängig von russischem Erdgas zu werden, so das Ergebnis der Prüfung. Keine Umlage auf Exportgas. Der Gesetzentwurf sieht vor, das Gas dementsprechend zu ändern, das Gesetz dementsprechend zu ändern, dass die Umlage ab dem 1. Januar 2025 nur noch auf inländische Entnahmestellen mit registrierter Leistungsmessung in Klammern RLM und mit Standardprofilverfahren in Klammern SLP auf im Inland ausgespeiste Gasmengen erhoben wird. Mit anderen Worten, irgendwelche Sonderpreise, die wir uns überlegt haben, sind der gelten dann nur für Deutsche und nicht für die anderen, die bei uns nicht bezahlen oder wie. Grenzübergangspunkte und virtuelle Kopplungspunkte, über die ins Ausland exportierte Gasmengen bislang an der Gasspeicherumlage beteiligt wurden, werden zukünftig nicht mit der Gasspeicherumlage belastet. Alter Schwede, hör auf. Mir ist vorhin schon fast schwindelig geworden von dem ganzen Legalese. Durch die Beschränkung der Erhebung der Umlage auf inländische Entnahmestellen sollen Zweifel der Europäischen Kommission an der Verfügbarkeit, Vereinbarkeit von § 35e mit der EU-Gasspeicherverordnung, vor allem im Hinblick auf durch diese in der EU-Verordnung neu eingeführten Artikel 6b und 6c ausgeräumt werden. Ja, das ist doch gut, oder? Ja, also wie gesagt, der AfD-Mensch erzählt erst irgendwas von Klimawandel, Quatsch, und zum Ende wünscht er frohe Weihnachten und meint dann, nächstes Weihnachten ist dann im Krieg und das, was Mars gerade schon dargelegt hat. Ja, das Ding, da habe ich auch sehr drüber gelacht. Genau, als kleinen Abschluss. Hier hat jemand Grock gefragt, wie man Non-Binary auf Spanisch sagt, und Grock hat geantwortet, in Spanisch sagt man Non-Binary No-Binario oder No-Binaria, abhängig davon, welches Geschlecht die Person hat. Ja, die Spanier, die wissen, wie man es den Woken zeigt. Einfach subversiv das Neue, den neuen Menschen untergraben. Ay caramba. El Diablo. Ay, ay, ay, ay, ich bin so unglücklich. Ja, das war's ja schon wieder. Geht in den Wald. Am Sonntagabend. Geht in den Wald, lest Knicklicht und Miete pro Kopf, oder geht auf thatsafespace.net. Abonniert das Wammer-Magazin auf YouTube und sagt uns, wo der gute Preis abgeblieben ist. Und fördert, was der Freitag, zerschmettert, was ihr schadet. Und denkt dran, am Dienstag kommen wir schon wieder. Da warten wir mit euch ein Stündchen oder zwei aufs Christkind. Und lasst euch bis dahin nicht gendern. Nee. Das ist schmerzhaft und sieht hinterher total doof aus. Ja. Ich habe das als Jugendlicher mal gemacht. Da schämst du dich einmal noch jahrelang. Ich habe es dann entfernen lassen. Musst aber auch wieder in die Tasche greifen oder mit so einem Laser. Das ist nicht angenehm. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Zerschmettern. Kulturmarxismus. Zerschmettern. Kulturmarxismus. Zerschmettern!